Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Und wir sind bereits in Folge Nummer 9 und wir hören ihn schon im Hintergrund. Hallo Dennis, hallo nach Sascha. Merseburg, hallo. Ja, Grüße nach in der Nähe von Hamburg, nach Pinneberg. Ja genau, nach Pinneberg. Pinneberg. Ja, wir haben ja schon eine tolle Nacht auch erlebt. Nicht wir beide zusammen, aber wenigstens mit dem Eurovision Song Contest. Und ja, es ist so eine Mischung aus Katerstimmung und eigentlich Freude darüber, dass Portugal zum ersten Mal seit, ich glaube, über 50 Jahren das erste Mal den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ne? Mit einer sehr, sehr gefühlvollen Ballade in Jazz-Manier, kann man sagen. Ein sehr reduzierter Auftritt mit wenig Technik, mit was sogar ganz schön war, das Duett dann am Schluss mit den beiden zusammen, mit seiner Schwester und ihm. Ja, die den Song geschrieben hat, ne? Richtig. Mhm. Und das war echt, echt, echt schön gemacht. Das war echt süß, als sie das Mikrofon hin und her geschoben haben und so. Weil sie hat ja auch in den Proben hatte sie ja seinen Part übernommen, weil er ja dort nicht anwesend sein konnte wegen seiner Krankheit, die man immer noch nicht kennt, aber ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Von daher. Aber ja, es war ein sehr spannender Abend mit Höhen und Tiefen, mit nackten Tatsachen, die wir vielleicht nicht hätten sehen wollen. einem Flitzer, ich glaube, der ist sogar ziemlich bekannt dafür, Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber bei Salvador Sobral fand ich natürlich irgendwie so erstaunlich, als der gesungen hat, da war es eigentlich auch fast mucksmäuschenstill in der Halle. Das ist eigentlich auch selten. Wenn ich so zum Beispiel so an so Lieder von Birds mit Anouk irgendwie, da haben dann doch im Hintergrund die Leute dann irgendwie auch mal teilweise gejubelt und so. Und jetzt vielleicht nicht im Finale, aber auch wo ist er angetreten? Ich glaube, im zweiten Semifinale, da war es irgendwie komplett ruhig und man konnte fast eine Stecknadel fallen hören. Also das war schon klasse. Also der hat den Nerv Europas irgendwo getroffen, ne? Ja, ich bin aber gespannt, wie dann die Portugiesen diesen Contest dann veranstalten werden und auf alle Fälle wo. Das werden wir dann hören und sehen, aber ich glaube, die werden sich nicht nehmen lassen, diesen Contest auszutragen und ihr Land zu präsentieren, wie sie es bisher noch nie konnten. Weil sie träumen ja schon länger davon, irgendwie diesen ESC zu gewinnen und jetzt haben sie es endlich mal geschafft nach so vielen Jahren. Ja, die waren letztes Jahr nicht dabei, haben sich da irgendwie noch mal neu gesammelt und haben dann gleich sozusagen im neuen Anlauf irgendwie, hat es dann irgendwie endlich mal geklappt. Also ich sag mal, dafür kann man es den Portugiesen auch wirklich gönnen. Also da war jetzt wirklich nicht unbedingt, dass man sagen würde, oh Gott, wie furchtbar. Wir haben es zwar auch so in der Tonvision, ich würde sagen, nicht verrissen, aber wir haben auch erst so gedacht, was soll das? Und das könnte eher so ein Song sein, der dann irgendwie am Abnippeln war. Aber ich glaube, durch diese ganze Geschichte mit ihm und auch mit seiner Schwester, die da so eine Symbiose miteinander eingehen, sie hat ja die Probe so fast ihn, ich sage nicht imitiert, gesetzt. Aber ihn fast ihn so gespielt sozusagen. Das hat dann, glaube ich, auch getragen. Ich glaube, gut, die etablierten Medien haben natürlich auch ein bisschen darüber ausgiebigst dann auch berichtet und gesprochen, dass das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen getragen hat. Mhm. Also so die letzten Tage, wenn ich das Leuten erzählt habe, die so mit dem ESC nicht so viel zu tun haben, die haben mir dann eher gesagt, naja, gut, geht so und so. Die haben dann wahrscheinlich so die Geschichte dahinter nicht so ganz verstanden. Mhm. Aber ja, es ist halt Portugal. Ein gerechter Gewinner, finde ich. Er hat in den Juries oder bei den Juries und beim Televoting gewonnen. Von daher kann man nicht davon sprechen, dass irgendwie der Sieger nicht richtig gewesen wäre. Von daher kann Nein, man das also vollkommen machen. In Ordnung. Also das ist irgendwie auch so. Ja, also bevor wir da natürlich so auch in die so ein bisschen in die Details irgendwie halt gehen. Wir haben heute mal so einen kleinen Ablauf. Den haben wir sonst eigentlich auch, aber den sprengen wir gerne mal. Den sprengen wir gerne mal. Ja, gerne mal. Um das euch auch da draußen so ein bisschen noch so strukturiert darzubringen, wie so unsere Meinung zu dem einen oder anderen Ding ist, hatten wir uns irgendwie erstmal überlegt, einfach mal auch Revue passieren zu lassen. Es ist ja auch viel passiert rund um die Organisation des ESC in Kiew. Wie wir so das Ganze drumherum, nun waren wir jetzt nicht vor Ort, aber man kann ja unglaublich gut auf dem YouTube-Kanal von Eurovision.de gut dabei sein. Ein paar gute Freunde von uns sind ja da auch direkt im Pressezentrum gewesen, die dann da auch Live-Schalten gemacht haben, wie zum Beispiel unser Dr. Eurovision, den wir ja in der Green Room 7 bei uns hier zu Gast hatten. Der machte dann jeden Tag so eine Art Sprechstunde, meistens abends um 17 Uhr und hat dann so eine halbe Stunde gesprochen, was am Tag so passiert ist. Und diverse andere Leute, von denen man sich sehr gut informiert gefühlt hat. Ja, zum ESC Kiew. Wie hat sich der für dich so dargestellt? Etwas schleppend. Ich fand so von der vom Unterhaltungsfaktor manchmal etwas schwierig. Ich glaube, da war der Flitzer dann doch noch der so unterhaltsamste. Diese Einspieler teilweise fand ich etwas merkwürdig, manchmal auch überhaupt nicht lustig. Vor allem, wenn man diesen Mons-Film gesehen hat, wo er versucht hat, wie so ein Drill-Sergeant die zwei Moderatoren zu trainieren. Er kann definitiv Englisch, das hat man ja auch gehört. Aber die drei hatten schon ihre Schwierigkeiten. Manchmal hat man die Gags, die sie versucht haben, irgendwie nicht so wirklich verstanden oder ich habe sie nicht so wirklich verstanden. Das ging bei Moms und Petra Medin doch ein bisschen besser. Ne? Aber gut, mal gucken, wenn das dann nächstes Jahr macht. Ich hoffe, dass sie da in Portugal ein paar gute Leute haben, die dann ein bisschen besser Englisch sprechen können. Also wir hatten ja auch da schon ganz oft hier im Green Room darüber gesprochen. Es gab ja ein Hin und Her über die Organisation. Zigtausend Leute haben da ja so mitgeredet. Und ich glaube, das, was man so an dem ESC jetzt so feststellen kann, ist, sie haben eigentlich alles, das Drumherum, ganz gut letztendlich hingekriegt. Also die Bühne war eigentlich, da konnte man nichts sagen, war auch noch, es war ein bisschen wie Düsseldorf mit so einem Segel oben drüber, aber trotzdem, diese Bühne hat zumindest die Möglichkeit geschaffen, dass die Länder sich in einem ordentlichen Maße auch präsentieren konnten. Aber es ist natürlich immer so ein ESC muss ja auch so ein bestimmtes Motto haben. Celebrate Diversity war es jetzt zwar, aber wenn man jetzt so, du sagtest es ja eben selber, so diese Sketche gesehen hat und so weiter. Ich habe diese, zum Beispiel diesen Sketch mit dem Werker Serdrutschka, der mal, ich glaube, 2005 oder nee, 2007 oder so, ja, glaube ich, angetreten war. Und ich glaube, zweiter Platz machte, der ist natürlich so eine Ikone des Eurovision Song Contest und mit dem hat man dann halt so Sketche gemacht, wie der geboren wurde und dann in diese ESC-Welt reingeboren wurde. Aber 2007. Aber es war halt nicht so, es war halt nicht so lustig und es war, wo man so ganz viel so dachte, ja, was ist denn? Und dieses mit dem Måns Zelmerlöw, dem Sieger von 2015, war das dann halt die Host, also die drei Moderatoren da coachen sollte. Das hat mich so ein bisschen an diese Sketche im Melodienfestival, die aber, obwohl ich Schwedisch nicht verstehe, teilweise sehr viel lustiger sind. Richtig, das stimmt. Und den ESC hat eigentlich letztendlich nur dieser Jahrgang gerettet mit den vielen überwiegenden doch ganz guten Songs. Und ich kann jetzt nicht sagen, auch zum Beispiel die Postkarten, das war eine Aneinanderreihung von Making-ofs der einzelnen Interpreten und wie sie ihre Clips erstellt haben und am Ende hat man dann noch dieses Harlequin oder Mannequin? Mannequin-Style ist genau. Das, genau, wo man dann so einfriert und kurz stehen bleibt und das haben sie halt bei diesen Karten benutzt. Genau. Naja. Und da war das irgendwie, oder ich kann es mich noch erinnern, Kopenhagen, da haben die dann die Aufgabe gehabt, in einer Postkarte ihre Flagge nachzubauen, wie auch immer. Ja. Also entweder mit irgendwie, dass sie dann Kuchen gebacken haben, der dann diese Farben hatte oder wie auch immer. Hat doch Eloisa gemacht, oder? Die haben doch Pralinen. Bonbons waren oder das. Oder Bonbons. Genau. Bonbons waren, genau. Ja, Bonbons genau. In der deutschen Flagge. Und Sanna Nielsen hatte doch dann, glaube ich, in so einem Hallenbadpool dann da Luftmatratzen da irgendwie so hingestellt, dass da dieses gelbe Kreuz dadurch entstanden ist und so. Also da war dann wenigstens so ein Aha-Effekt und ich glaube, das haben die Sender auch, glaube ich, alle selber gedreht, diese Postkarten, weil wahrscheinlich gar nicht mehr die Zeit dafür war, um sich nochmal Gedanken zu machen, um diese ganzen. Und da muss ich sagen, da hat so ein Land die Möglichkeit, mal den ESC auszutragen und es fing ja im Sommer ganz gut an, so dass sie da diese Städte dann gesucht haben und so, aber sie haben dann ganz viel Zeit ins Land gehen lassen und dann hast du natürlich am Ende auch nicht mehr genug Zeit, um dir noch inhaltlich irgendwas zu überlegen, welchen Spirit wollen wir da irgendwie mit diesem ESC transportieren? Und das war ein bisschen schade. Also da war so auch die Intervall-Acts, ja, also Apropos Intervall-Acts, Lisa schreibt gerade, ich fand den Auftritt von Jamal am ersten Semitale viel, viel stärker als alle anderen Intervall-Acts. Postkarten oder sonstige Lückenfüller. Da hat sie recht, das war mit in dieser Orchesterversion, ne, von wie heißt das Lied? Ich vergesse das Lied, den Titel immer, den Jamala gesungen hat. Jetzt letztes Jahr, 1944. 1944? Ja, genau. War die Orchesterversion wohl ziemlich gut. Den neuen Song, okay. Obwohl ich auch den Song fand ich gut. Also, ja, da war dann natürlich dieser komische Flitzer, der wohl aber nicht auch aus Australien wohl sein soll, angeblich. Nein, da ist das auch Ukraine, ne? Ah, nee, das woher weiß ich nicht. Also das Ukraine soll da angeblich sein. Ah, okay. Also, wie ich gelesen habe, soll er aus der Ukraine sein, soll auch wohl bekannt dafür sein, dass er gerne mal Veranstaltungen stört. Mhm. Mal gucken, wahrscheinlich kriegt er jetzt einen Dauerbann auf jeden ESC. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und ich habe ja letztes Jahr schon, als Jamala dann gewonnen hatte, mir dann auch mal ihr aktuelles Album mal angehört. Sie hat ja sehr viel so Jazz und Soul und so. Also die macht wirklich sehr gute Sachen. Also ich bin da immer sehr gut irgendwie. Ja, Martin schreibt gerade hier, er ist aus der Ukraine, also da gibt es wohl schon die ersten Meldungen dazu. Wir wollen auch euch heute mal ein bisschen mehr im Chat mit reinnehmen. Wir hatten ja die letzten beiden Male ja auch ganz tolle Gäste und dann vergisst man immer gerne den Chat. Und da wollte ich mich nochmal für entschuldigen, dass wir uns da natürlich, haben einige sehr fleißig auch gechattet, aber wir sind dann natürlich beide manchmal so im Redefluss, dass wir da manchmal dass man den gar Chat nicht alles vergessen. Lesen kann, ja. Ja, was gibt's noch zur Show insgesamt zu sagen? Was fällt dir da noch ein? Das Englisch der Moderatoren zum Beispiel. Das hatten wir ja, glaube ich, teilweise schon. Also das war teilweise unterirdisch. Ich habe manchmal auch die Gags nicht verstanden. Schade eigentlich drum. Manche Sachen waren einfach irgendwie komisch. Also ich habe teilweise dann irgendwann war ich dann so genervt, weil ich, als es die Punktevergabe gab, dass ich dann den Ton ausgemacht habe und ich das nicht mehr hören und sehen konnte, was dann da im Endergebnis auch für uns dann rausgekommen ist. Aber wollen wir erstmal über die anderen Plätze reden, also über die Favoriten, die ja nicht so ganz gut abgeschnitten haben, wie man hätte gedacht. Im Semifinale könnten wir ja mal gucken, wer können da. Können wir auch mal. Fangen wir mit dem Semifinale an. Wer das ist eine gute Idee. Wer da rausgeflogen ist, ne? Also, wir können ja mal beim ersten Semifinale, wer uns da jetzt gerade so. Finnland zum Beispiel. Ja, sehr schade. Ist auf Platz 12 gelandet. Schade. Georgien davor. Also, Georgien verstehe ich nicht, weil Georgien war zwar super gesungen an sich. Die Dame kann auch singen, aber es war ein total langweiliger Song. Da fand ich Finnland von der Stimmung und von der Art und Weise viel, viel besser. Ich weiß nicht, wie das die Leute im Chat sehen, aber ich glaube, das wird auch nicht anders sein. Ja, Dr. Eurovision hatte das ja in einer seiner Facebook-Shows ja auch erzählt. Es gibt ja in einigen Ländern da immer an der Stelle, wenn diese Interviews in dem Green Room irgendwie sind, dann haben ja so Länder wie Italien, ich glaube auch Österreich, binden da ja Werbung ein. Mhm. Und da war wohl Finnland kurz nach einem Werbeblock dann angetreten. Und da könnte es wohl gewesen sein, dass die Leute das gar nicht mitgekriegt haben oder weggeseppt haben oder wie auch immer. Ein Semifinale ist ja für viele Leute auch nicht ganz so wichtig wie so ein Finale. Ja. Und dann sind die wahrscheinlich dieser Geschichte zum Opfer gefallen, was natürlich sehr schade ist. Ne? Also wen ich eigentlich, du wirst wahrscheinlich jetzt gleich die Augen ein bisschen rollen, aber weil wem ich das sehr schade fand im ersten Semifinale, ist eigentlich auch Albanien. Also die hatte auch eine sehr gute Stimme. Und also ich, die hätte ich eigentlich auch gerne gesehen. Ich glaube, war das nicht das Finale, wo auch dann Griechenland, ja genau, also Griechenland hätte ich da zum Beispiel nicht weiter mit reingenommen. Da hätte ich jetzt so gesagt, Island habe ich eigentlich vermutet, dass sie rausfliegt. Das fand ich nicht so gut. Was sehr schade war, war Tschechien. Das ist eigentlich, wenn man es sich so im Download oder so irgendwie anhört, eigentlich eine sehr schöne Nummer. Ja, okay, sie spricht irgendwie nicht so ein ganz akzentfreies Englisch. Das stimmt. Aber sie war live auch nicht so gut. Und das hat sie, glaube ich, dann auch gekillt. Also das hat dann, glaube ich, auch dazu geführt, dass sie nicht weitergekommen ist. Ne? Und Lettland war dann wahrscheinlich zu abgedreht, dass das niemand verstanden hat mit Line Triana Parkich. Das war auch etwas sehr merkwürdig gestaltet, sagen wir mal. Also von der Präsenz und von diesem angedeuteten Penis, den ich auf dieser einen Wand da immer gesehen habe. Okay. Aber gut, das sah wirklich so aus, als wäre da ein Penis gezeichnet, obwohl es kein Penis sein soll, weil das war irgendwie eine Person, die so ganz komisch die Hand gehalten hat. Das sah aus wie so ein. Okay, da kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, aber wenn du das sagst. Ja, ansonsten, ja, Island war klar, wie du schon gesagt hast, Montenegro war auch klar. Ich habe mir das schon gedacht, dass Montenegro rausfliegt, weil der Song war aus den 90ern irgendwie. Also ich glaube, die haben sich auch gar keine Gedanken gemacht, was sie da auf der Bühne machen wollen, ne? Weil er ist da einfach so unmotiviert rumgetanzt, hat ein bisschen seinen Zopf, der ja jedes Mal angenäht wurde, das ist ja noch nicht mal irgendwie so selber gewachsen, und den hat er dann so rumgeschwungen. Also dann hätte das auch ein bisschen vielleicht mit, können ja sechs Leute auf die Bühne lassen, dann hätte man noch fünf Tänzer da irgendwie draufgepackt und dann hätte er dann noch mit denen noch irgendwie eine Choreografie, dann wäre das wenigstens noch stimmig, aber das war wirklich eigentlich nur noch schlecht. Also, da hätte er sich auch noch einen Typen holen können und hätte ihn noch live geküsst auf der sowas, auf der Bühne. Sowas, ja, weil es dann ja auch dann schlüssig ist und dann hätte man gesagt, vor allem die Orgasmen im Eltraum und so, das hätte doch super dann gepasst. Ja, also insofern, das war auch wirklich so schlecht, das musste auch leider rausgehen. Also da war ich jetzt nicht irgendwie jetzt so super. Ja, dann haben wir, glaube ich, auch im ersten auch, ach so gut, Oma Naba. Oma, der war eh klar, dass das raus. Ja, fand ich irgendwie jetzt auch so, wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon so unter dem Motto, er hat das irgendwie 12 Jahre in der Schublade und jetzt setzt er das für den ESC ein, fand ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz so schlüssig. Also ja, und im zweiten Semifinale, ja gut, Estland haben wir ja irgendwie auch eher, ja so, ach Gott, ja, also wer so dieses Schlagerding irgendwie so mag, für den wäre das. Mazedonien war gesanglich nicht gut, Dance Alone fand ich teilweise etwas seltsam. Ich glaube, also da ist es genauso wie mit Montenegro, da ein paar Tänzer dazugestellt, hätte zum Song auch besser gepasst, ne? Genau, wie es im Video teilweise war, ne? Also das hat, wo sie da auch so ein paar Tänzer hatte. Malta, das ist für mich immer noch Farbenspiel des Winds von Pocahontas angelehnt. Das ging halt gar nicht, die Ballade. Also die war so altbacken, dass klar war, dass es rausfliegt. Auch Litauen, genau dasselbe, dieses 80er-Jahre versuchte Retro-Zeug, was definitiv clever war. Mhm. Ja, und der Song von Ralf Siegel. Ralf Siegel hat nur einen einzigen Punkt bekommen, von den Zuschauern und von der Jury 0 Punkte. Das heißt, Ralf Siegels Song ist ziemlich abgewatscht worden. Ich bin echt gespannt, was San Marino jetzt machen wird, weil die sind ja nicht so ganz glücklich darüber, dass sie so als kleines Land immer so ein bisschen benachteiligt sind. Und da muss man halt mal sehen, wie das jetzt weitergeht, ob sie weiterhin teilnehmen werden oder nicht. Ich hoffe doch sehr und hoffentlich mal jemanden Vernünftiges schicken, den man dort benutzen kann. Ja, das ist halt auch immer eine Frage der Kosten. Dazu ist San Marino dann irgendwie auch zu klein, um da also erstmal auch überhaupt einen Künstler zu finden. Bei San Marino ist natürlich so, also ich will da gar nicht sagen, oh, das finde ich jetzt irgendwie so super toll, aber so die Nummer an sich, ich fand sie stimmig Und das ist halt, es zahlt so ein bisschen so in so die alte Zeit irgendwie halt ein. Und für die Leute, die das, die so in den 80er Jahren schwelgen, war das okay. Also wahrscheinlich ist es auch eh schon von Anfang an nicht realistisch gewesen, dass die irgendwie hätten weiterkommen müssen. Wollte jetzt gerade auch nochmal. Didius schreibt übrigens gerade, der eine Punkt kam aus Deutschland. Ja, siehst du, dann ist aus Deutschland. Das ist, als die No Angels damals angetreten sind, haben wir ja auch 12 Punkte aus Bulgarien bekommen, weil da die Lucy ja damals irgendwie wohl so eine Castingshow da irgendwie in der Jury saß. Genau. Das sind natürlich dann immer so, ja. Ich glaube, bei The Voice, oder? Bei The Voice saß andere, oder bei X-Faktor. So. Ja, was hatte ich irgendwie hier jetzt gerade noch? Ja, gut, Malta war, ich fand's. Ja, es ist ja so eine Anlehnung auf an Bonnie Tyler, erinnert mich das so. Aber das war wirklich sehr schnarchig. Also Malta schickt ja gerne oft solche schmalzigen Balladen. Also die dann noch mal, also kommen wir ja nachher noch mal dazu, also eine richtige Ballade ist für mich so eine, wie sie Lucy Jones aus Großbritannien gemacht hat. Ja. Also mit einer kraftvollen Stimme und es ist auch mit Herzblut und so weiter. Und das ist so, ja, und ich arme Frau und ich sehe eigentlich auch sowieso 20 Jahre älter aus, als ich bin. Und das ist irgendwie, ja, und ich wollte schon, 9-mal habe ich schon versucht, irgendwie zum ESC zu kommen. Und dann hast du halt diese Breathlessly, diese dumme Nummer, also fand ich jetzt irgendwie, und ähnlich ist eigentlich Serbien auch so eine belanglose Nummer. Die Tijana Borgicevic heißt sie, glaube ich, hat da irgendwie auch in den sozialen Medien so ein Interview gegeben und sie versteht das ja gar nicht und sie stand ja da voll hinter diesem Song. Und da habe ich so gedacht, ja, das war aber einfach auch so das, was man schon die letzten 15 Jahre beim ESC irgendwie hört. Ne? Und ja, und unsere Schweizer Kollegen, von denen wir ja auch ein paar Punkte gekriegt haben für Levina, die waren leider auch nicht dabei. Nee. Gott sei Dank war da, wie heißt sie noch mal, Miruna oder so, glaube ich, die Sängerin, mal ausnahmsweise mit einem gelben Kleid, ne? Und das war mal was anderes als diese lauter weißen Brautkleider und das war dann irgendwie nicht so. Ja, also das ist, also im zweiten Semifinale, das war für mich so ein bisschen mehr die Todesgruppe, da hätte ich eigentlich mehr Verluste, hätte ich vermutet, weil da waren sehr viele Länder, die halt, ja, wo es dann wirklich eng werden könnte, aber die haben es wirklich alle so weit eigentlich geschafft. Also ich finde, im zweiten Semifinale ist nicht wirklich, ja gut, vielleicht die Schweiz, aber sonst ist, glaube ich, alles dabei, wo ich so denke, ja, eigentlich ist das auch zu Recht rausgegangen. Also da hat es eigentlich im ersten Semifinale mehr Verluste gegeben, finde ich eigentlich so, ne? Also wollen wir uns mal das Finale widmen? Platz 2, wir fangen mal von oben an. Also Portugal haben wir ja schon geredet. Bulgarien ist, glaube ich, zu Recht auf Platz 2. Ich hätte denen auch den Sieg gegönnt, weil er sehr, sehr gut gewesen ist, vor allem was die Live-Sache anging. Er war, glaube ich, auch der Mädchenschwarm auf der Bühne. Also die haben alles richtig gemacht. Ich glaube, die haben mit dem Komponisten, der auch letztes Jahr den Song ja auch für Bulgarien geschrieben hatte, ich glaube, einen richtigen Riecher. Ich glaube, die hatten das vom Konzept her einen richtigen Riecher. Also das war, glaube ich, eine gute Wahl. Und das Witzige ist ja, er ist ja jetzt so enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat, ne? Er hat ja irgendwie gesagt, oh Mensch, nur der zweite Platz und ich habe noch gar nichts erreicht und so. Hat er wohl dem einen NDR-Reporter wohl irgendwie ins Mikrofon gesprochen, er wäre jetzt so traurig, dass er nicht gewonnen hätte und so. Gut, er ist vielleicht auch zu jung, um damit schon umgehen zu können, dass er eigentlich mit seinen 17 Jahren, also der Jüngste und auch der Erste, der eine 2000 in seinem Geburtsjahr hat, also. Und ich muss sagen, dafür hat der wirklich eine super Stimme. Ich habe so, wenn ich die Augen zumache, würde ich fast sagen, ich höre da eher die Stimme eines 30-Jährigen oder 25-Jährigen, nicht eines 17-Jährigen. Also es gibt ja viele, die das, bei denen das so ist. Muss aber auch nicht, ich finde das auch gar nicht negativ. Nein, ich will's, also, ich finde es auch nicht negativ. Also ich habe erst nur so gedacht, naja, komm, also im Video ist das halt sehr designt und ob der diese Stimme wirklich so bringt, live und so. Und er hat sie wirklich gebracht. Das muss ich, muss ich sagen. Also ich war Quatsch, schreibt übrigens gerade, ich hätte eher mit Bulgarien leben können als mit Portugal. Na gut, also ich hätte mit beiden durchaus, ich kann mit beiden durchaus leben. Mhm. Ich hätte auch mit Bulgarien, hätte, wenn er gewonnen hätte, wäre es auch in Ordnung gewesen. Im Übrigen schreibt noch mal hier Lisa, Dänemark war stimmlich zu perfekt, um rauszufliegen. Man mag von den Liedern halten, was man will, aber stimmlich hat da immer alles gepasst. Stimmt, aber ich konnte mit dem Song aus Dänemark überhaupt nichts anfangen. Kommen wir ja gleich noch dazu, ne? Das ist ja dann also bei Bulgarien ist es auch so, finde ich, die haben jetzt in den letzten Jahren sowieso schon immer ziemlich gute Sachen geschickt. Mhm. Und wenn die jetzt gewonnen hätten, hätte ich auch gesagt, ja, ihr habt auch eine gute Vorarbeit geleistet. Und das, also ich denke mal, wenn die diesen Stand und dieses immer wieder nochmal neu auch Künstler irgendwie halt dann auch aufbauen und so weiter, dann werden sie es wahrscheinlich auch schaffen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also eine Überraschung war ja Moldawien, finde ich. Finde ich auch. Also, Platz 3 finde ich auch gut. Das ist wahrscheinlich das Internetphänomen, was denen, das denen irgendwie geholfen hat. Ist auch in Ordnung. Ist ein Spaßsong, der also, was soll man da eigentlich großartig noch zu sagen? Also, ist das in Ordnung? Wobei ich schon glaube, die haben sich da ein bisschen Gedanken gemacht. Auch selbst dieses, wo sie dann immer mit dem rechten Fuß da so getreten haben und so. Mhm. Das war schon aber irgendwie auch mehr oder weniger auch durchdacht. Und ja, es war einfach auch so ein bisschen, ich habe so gedacht, ja, das ist auch so ein Song, deswegen liebe ich auch den ESC, weil solche Sachen müssen da auch stattfinden. Und wenn es, ich finde, mal so handwerklich gut gemacht ist, dann ist das, glaube ich, auch okay. Und dann ist das auch vielleicht mal einen dritten Platz irgendwie. Auch bei Moldawien weiß ich natürlich immer nicht ganz so, wenn die mal gewinnen sollten, ob sie das wirklich schaffen, weil es ist ja auch ein bettelarmes Land. Ja. Ich glaube, die haben so eine Einwohnerzahl wie Schleswig-Holstein. Und ja, ich glaube, da wären die, glaube ich, vor sehr große Probleme gestellt, wenn sie es schaffen würden. Ne? Belgien. Ja. Belgien hat im Finale viel, viel, viel, viel besser gesungen als im ersten. Ich glaube, im ersten Finale waren sie. Ne? Mhm. Da muss ich ja sagen, da hat sie das sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, mit am besten gesungen, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, ach nee, die fliegt ganz nach unten, weil der Song an sich super ist, aber stimmlich das Problem problematisch ist. Aber diesmal hat sie es sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Also da kam auch der Funke so rüber. Das hätte ich nicht erwartet von Belgien. Also so ganz zu Ende hat sie mich nicht überzeugt, aber ich denke auch seit der ersten Probenwoche, wo es ja dann so ein bisschen, du hast mir ja auch da irgendwie mal dann so einen Link von, ich glaube, der ersten Probe irgendwie gezeigt, mhm, wo ich noch so zurückgeschrieben habe, oh Gott, die hat ja Angst auf der Bühne. Ja, richtig. Es gehört aber auch wahrscheinlich zu dieser Nummer dazu, dieses bisschen Traurige und da soll sie ja auch nicht lachen, da soll sie ja auch nicht lächeln. Und das ist halt natürlich, ja, also die Nummer selber, die kommt garantiert in meine All-Time-Playlist zum ESC, da bin ich mir ganz sicher. Ja, also ich, ansonsten würde ich da, also ich würde mal sagen, sie hat mich so zu 95% hat sie mich überzeugt, die letzten 5%, wo ich jetzt das komplett abnicken würde, würde ich so, aber das ist dann immer sehr subjektiv dann auch, das so zu beurteilen. Schweden, muss ich sagen, wundert mich, dass der auf Platz 5 ist, weil es eigentlich so eine schmierige Nummer ist, die mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Er kam so unsympathisch rüber. Und ich weiß auch nicht, ob das. Aber er hat, muss ich dazu sagen, er hat von den Zuschauern gar nicht so viele Punkte bekommen. 126. Mhm. Und von der Jury wurde er so extrem hoch gevotet. Also die Zuschauer fanden das gar nicht so gut, was Schweden diesmal dort abgeliefert hat. Also ich glaube, da muss das schwedische Fernsehen auch noch mal überlegen, welche Teilnehmer sie in ihren Melodiefestivalen haben wollen und welche Ausrichtung das Ganze auf Dauer haben soll. Ich glaube, da müssen die ein bisschen drum rumschrauben. Also da müssen die so ein bisschen irgendwie was machen. Also ich finde, Schweden hat natürlich ein Luxusproblem, aber ich glaube auch, dass so dieser fünfte Platz und die wenigen Zuschauerpunkte so ein bisschen so ein Schuss vorm Bug ist. Wir haben da ja auch schon öfter mal so drüber gesprochen. Und ich glaube auch, diese Komposition vom Fließband, das könnte Schweden, glaube ich, in den nächsten Jahren so ein bisschen zum Verhängnis werden, wenn sie da nicht auch, glaube ich, so ein bisschen gegendrehen. Also ja, ich sag mal so, wenn man bei Twitter dann irgendwie mal so nachliest, dann sagen natürlich auch viele Frauen irgendwie, oh, ist ja auch ein Leckerchen oder vielleicht manche Männer auch. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, mir ist er auch zu glatt. Das soll natürlich auch in dieser Nummer so sein. Aber das war auch, es hat mir schon im Melodienfestival nicht so unbedingt gefallen. Wobei auch, wie gesagt, da war die Variation leider auch nicht so groß, dass man hätte sagen können, das und das. Ich hätte vielleicht die Victoria auch gesehen, aber das war genau so eine Schweden-Nummer. Also wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, ist das dann so genau die Geschichte. Und vielleicht sollten die Schweden da wirklich ein bisschen aufpassen, da, dass man sie nicht immer gleich erkennen kann an ihrem Song, ne? Dass sie es sind. Genau, also übrigens ESC Meet and Greet, hoffe ich, da heißt der Gute oder die, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist, glaube ich, Karin, hallo. Hallo Karin. Blanche war im Finale viel, viel besser, schreibt sie. Dann haben wir noch Quatsche, Schweden hatte er nicht auf der Liste. Er sah Schweden eher in den Top 15. Und Lisa schreibt, dass Schweden so gut abgeschnitten hat, wundert mich selbst. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch lange im Vornherein die Songs kennen. Und damit den Blick für den ersten Eindruck verlieren. Vielleicht wirkte er ganz cool, wenn man ihn nur 3 Minuten gesehen hat. Ja, kann sein. Tja. Man ist nicht so vorbelastet und kennt das Ding dann schon seit März, ne? Genau so ist es. Also für mich ist Schweden, glaube ich, etwas, was hätte für mich auch wirklich weiter unten landen müssen. Mhm. Aber gut. Also Italien auf Platz 6. Also es ist schade, dass auf Platz 6 gelandet ist. Es ist ein bisschen so als Favorit so ein bisschen gegen das Buch. Mhm. In der Jury hat er nur 126 Punkte bekommen. Beim Publikum kam er viel, viel besser an. Der Auftritt war diesmal extrem auf den Punkt. Es war nichts schief. Es war sehr, sehr stimmig, fand ich. Also bei mir ist der Funke extrem übergesprungen, als alle dann im Saal auch mitgemacht haben und mitgewippt haben und alles. Das war schon eine tolle Nummer. Ich glaube, der wird auch Musik von der Art und Weise und seiner Musikalität, glaube ich, weiterhin erfolgreich sein, auch wenn er jetzt einen sechsten Platz belegt hat. Also da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Ja, das glaube ich auch, dass er weiterhin Karriere macht. Ich meine, diesen Ablauf, dass er letztes Jahr da diese Newcomer-Kategorie gewonnen hat und jetzt die Hauptkategorie und er ja auch selber viel schreibt und so, sehe ich auch. Ich habe ihn nicht so auf den Punkt gesehen. Also gerade wenn man ja auch so, man kennt so diese Videos und so weiter von ihm. Ich hätte mir gedacht, wenn er der große Favorit ist, hätte er noch mal eine Schippe draufnehmen müssen. Ich habe ihn auch gestern irgendwie so gesehen, er hat sehr hilflos oft in die Kamera geguckt, welche ist jetzt gerade dran und so. Das war auch so ein bisschen. Und es ist, glaube ich, auch ganz schwierig, wenn man schon seit, wann war das Dings? Ich glaube, im Februar. Im Februar, ne? Schon, so. Ja. Mhm. Und dann war das ja 3 Monate lang, wenn man Favorit ist, das kann natürlich sich auch ganz schnell dann abnutzen. Und das ist natürlich schwierig, dieses Favoritending irgendwie dann auch zu halten, dass man dann eher sogar als Favorit dann so ein bisschen, ja komm, ganz langsam, erstmal müssen wir ja noch teilnehmen. Und ich glaube, vielleicht war er sich auch einen ganz kleinen Tick auch zu sicher. Also ich fand das auch mit dieser Nummer, auch mit dem Affen, und ist ja auch schon lange von uns diskutiert worden. Ich hätte es auch, also dass man so an der Ein bisschen Nase reduzierter. Ich hätte es jetzt eher wie beim Sanremo-Festival gemacht, wo dann nur der Affe kommt und er nur selber das dann macht und nicht so viel im Hintergrund passiert, weil die Background-Sänger fand ich teilweise etwas too much, weil sich alle dort bewegt haben. Dann ich glaube auch die LED-Wand hat ihm nicht sehr gut getan, weil sich so sehr, sehr viel bewegt hat, weil er sich bewegt hat, weil sich die Background-Sänger bewegt haben und dann auch noch auf der Leinwand viel passiert ist. Ich glaube, da hätte man ein bisschen Upsize, irgendwie so ein bisschen weniger ist manchmal mehr. Also ich glaube, da hätte man so einen Mittelweg finden müssen. Das war zu viel Bewegung auf der Bühne. Mhm. Also da hätte man, glaube ich, so was machen müssen, ne? Ich habe noch so gedacht, als so die Proben liefen irgendwie, da habe ich noch so gedacht, ach ja, das ist so ein bisschen so ein Mittelding aus Spontanität und natürlich irgendwie so vorchoreografiert und so. Aber das war so ein bisschen, Also ich habe ja ganz leise Zweifel gehabt, ob das dann so wirklich mit dem Favoriten so hinhaut. Und vielleicht ist es auch mittlerweile beim ESC gar nicht mehr so möglich, weil in diesen Vorlaufzeiten, in dieser Vorentscheidphase und dann sind vielleicht diese Pre-Shows und dann erst sind die Proben und da passiert auch noch eine ganze Menge. Und da kann sich ganz viel irgendwie immer noch drehen, dass es wahrscheinlich eher so ist, so wie es dieses Jahr auch war. Italien, Portugal, Bulgarien, vielleicht auch noch Belgien war ja da so genannt worden und, genau. Und in diesem Kreis und da hängt es davon ab, wer ist dann am Samstagabend auf den Punkt halt. Aber trotzdem genau. Muss ich immer wieder sagen, Italien macht nach wie vor vielleicht, ich glaube, der Beitrag von 2014 fand ich jetzt nicht ganz so toll, aber seit sie 2011 wieder dabei sind, haben sie immer super Sachen geschickt. Fast immer Top-Ten-Plätze, oder? Ja, sehr individuelle Geschichten und insofern, da machen die Italiener, auch wenn sie mal ein Jahr vielleicht nicht so, vielleicht auch mal nicht so gut sind, aber es ist irgendwie immer irgendwas, was Spaß macht, was sich gut anhört und also, ich hätte mir für Italien vielleicht noch 2, 3 Plätze besser irgendwie vorgestellt, aber es ist, wie es ist. Europa hat ja abgestimmt, ne? Genau. Rumänien, ich glaube, dass mit Jodel It, die, glaube ich, einen sehr, sehr guten Song gewählt haben, um sich komplett abzuheben von der ganzen Geschichte. Ja. Da haben sie mal ein bisschen was gewagt, was auch mit dem 7. Platz auch ganz in Ordnung ist, finde ich. Also da kann man sich, glaube ich, nicht drüber streiten. Ich glaube, über den Song kann man sich streiten, aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Nein, also ich habe nur so bei mir gedacht, vielleicht sollte Ilinka mal anfangen, Deutsch zu lernen, weil ich könnte mir vorstellen, dass im deutschsprachigen Raum, dass sie vielleicht demnächst von dem einen oder anderen Volksmusikproduzenten angesprochen wird. Ich könnte mir vorstellen, so diese Mischung aus Pop und Jodeln könnte für sie noch eine neue Geschäftsidee irgendwie halt werden. Ich habe immer so gedacht, naja, dieser Alex Florea ist da, glaube ich, eher so ein bisschen schmückendes Beiwerk. Aber sie ist einfach jung, frisch und sie ist da so locker auf der Bühne gewesen. Ich glaube, die ist ja auch irgendwie schon so seit frühester Kindheit da irgendwie, auch weil sie da auch in so eine Musikantenfamilie eingebunden ist und so. Dadurch war sie wahrscheinlich auch selbst mit ihren 18, 19 Jahren sehr selbstsicher. Aber es hat Spaß gemacht. Ein Minuspunkt hätte ich da. Was sollten die Kanonen? Die Kanonen, das habe ich auch nicht verstanden. Ich hab gehört, die sollten ja angeblich irgendwelche Sachen raussprühen. Da hat sich aber, glaube ich, die EBU bzw. Veranstalter gesagt, nee, das wollen wir nicht, das geht nicht, das ist so viel Dreck und das müssen wir alles wieder wegmachen und so. Ja. Ich glaube, deswegen hat man das dann nicht gemacht, aber gut. Hier wird übrigens gesagt, Jodel, Didius oder Didus, wie auch immer. Jodel-It war sehr lustig, verdient, typisch ESC halt. Das stimmt und dann gibt es ja noch ein paar Sachen zu Italien. Italien wird im nächsten Jahr auch noch, wird es auch noch schaffen. Wir werden uns irgendwann in Italien treffen. Das glaube ich auch. Dann noch ESC Meet and Greet. Nicht falsch verstehen, Italien, der Song ist okay für mich. Hätte ich ihm den Sieg gelassen. Okay. Und dann haben wir noch, Martin schreibt was sehr Langes. Ich finde es schwierig, die Platzierung zu bewerten zu entweder Hui oder Fui. Entweder bist du unter den ersten 5 Plätzen oder auf Platz 6. Es ist praktisch egal, ob du 8 oder Platz 15 bis 20 landest. Du bekommst davon, wenn man nur diesen ersten 10 Lieder Punkte vergeben kann. Ich hätte lieber Francesco mit seiner Band gesehen, wie es ihm im Video gesehen hat, als das, was gestern gezeigt wurde. Ja, wäre, glaube ich, auch eine Idee gewesen, die Band zu nehmen. Oder ihn reduziert mit dem Affen und dort auftreten zu lassen. Aber gut. Wir machen weiter mit Ungarn. Auch zu Recht in den Top 10, finde ich. Also da hat Ungarn, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt. Ich glaube, für ihn als Roma ist das, glaube ich, auch eine tolle Sache, auf Platz 8 gelandet zu sein. Ich glaube, die hätten sich auch, ich hätte denen sogar noch ein paar Plätze mehr gegönnt. Ich kann mich erinnern, ohne dass ich da gerade auf die Tabelle gucke, aber er hat, glaube ich, die meisten Punkte auch aus den Zuschauervotings, glaube ich, gekriegt. Ja, 200 Punkte, ja, genau. Und das ist natürlich eigentlich sogar noch sehr viel mehr wert. Weil, 152 Punkte, Entschuldigung, dann insgesamt. Dann waren die restlichen knapp 50 dann nur von den. Der war bei den Juryvotings noch sehr weit hinten und ist dann wirklich da hochgerutscht und das fand ich, weil auch diese Geschichte und die Romas sind halt da nicht gut angesehen in diesem, in Ungarn und so weiter, auch gerade unter Viktor Orban. Und und der hat das dann sozusagen bewiesen, dass diese Nummer wirklich auch gut ankam. Das war wirklich klasse. Also Ich habe so Probenvideos gesehen, da hatte ich erst so gedacht, oh, da ist er aber nicht so, stimmt nicht so gut drauf. Aber das ist natürlich dann auch immer so die, mit diesen Hallenmikros dann nur aufgenommen und nicht das normale Fernsehsignal. Und ich fand aber gestern war da wirklich auf, der war, glaube ich, auch im zweiten Semifinale, da fand ich ihn schon klasse. Und auch mit dieser Tänzerin trotzdem sehr reduziert. Manche, die sich da nicht so mit auskennen, haben sich dann wieder, ist eine Gießkanne und haben sich wohl die Trommel nicht leisten können und so. Mhm. Aber das sind dann natürlich immer so Sachen, wenn man das erste Mal sieht und die Geschichte nicht kennt, dann kommt man natürlich auch zu diesen Äußerungen. Ne? Australien hat mich etwas gewundert. In der Jury haben sie 171 Punkte bekommen und von den Zuschauern nur 2. Mhm. Ich glaube, Der australische Beitrag war diesmal nicht so wirklich stark. Das hatten wir ja auch schon im Vorfeld schon gesagt. Ich glaube, das australische Fernsehen oder SBS muss sich da was überlegen. Ich habe übrigens vorhin auch gelesen, dass sie planen, einen Vorentscheid im nächsten Jahr zu machen. Ja. Den man uns, ob ich mir den angucken würde, das weiß ich nicht, ob ich den dann um 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts oder 5 Uhr nachts oder sehr viel aufstellen muss, dafür, um mir den anzugucken. Aber Australien will eventuell laut dem TV-Chef dort einen Vorentscheid machen. Mal gucken. Ich glaube, das wird, glaube ich, auch helfen. Obwohl sie auch ein gutes Händchen hatten mit einer internen Auswahl bisher. Außer jetzt mit Isaiah. Aber es war ein okayer Auftritt. Es war eine Ballade, die auch okay gewesen ist. Aber ich glaube, da geht noch definitiv viel, viel bessere Sachen. Also in dem Konzert dieser drei australischen Beiträge war das sicherlich die schwächste Nummer, aber so, also seine Leistung war da auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Im Semifinale, da hat er ziemlich gepatzt und ist dann aber Gott sei Dank irgendwie da noch weitergekommen. Im Finale fand ich ihn jetzt nicht so schlimm. Also da war das jetzt irgendwie schon bisschen besser. Bei den ersten 4, 5, 6 Liedern irgendwie gestern im Finale habe ich auch so ein bisschen vernommen, die waren schon auch alle sehr nervös, ne? Also da waren schon auch so teilweise so Patzer dabei, wo ich so dachte, ja, das, wenn man dann so im Nacken hat, da gucken jetzt 200 Millionen Menschen zu, das ist, glaube ich, das wirkt schon auch auf so einen Künstler ein. Das, glaube ich, spielt dann ja auch oft eine Rolle, wer hat da die Nerven und wer verliert sie dann, ne? Ja. Norwegen. Ja. Norwegen hat aus Deutschland 12 Punkte bekommen von den Zuschauern. Von der Jury, Entschuldigung. Von der Jury, ja. Von der Jury. Mhm. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich mag den Song sehr gern. Ich mag auch die Art und Weise, wie der Song produziert ist. Und die Aufmachung, diese den modernen Song. Aber ich hätte mir da etwas andere, Priorität von der Jury gewünscht. Also, weil das ist alles, musikalisch ist das in Ordnung. Aber wenn man sich die Texte zum Beispiel von Italien ansieht oder mal analysieren würde, was ich eigentlich von der Jury eigentlich erwarten würde, dass sie sich auch mit dem Text ein bisschen beschäftigt, ist was Italien dort gemacht hat, eigentlich viel, viel höher angesehen, weil Deutschland, glaube ich, weil Italien aus von der Jury also vorher bei Deutschland, Italien, also Deutschland, die Deutschland-Jury hat Italien, glaube ich, 0 Punkte gegeben, ne? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, was die Jury sich dabei überlegt hat, was Nicole und Co. Sich dabei gedacht haben. Also, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Jury irgendwie teilweise nicht zu alt, aber zu. Naja, sie das waren ist dann schon, doch sehr nach Geschmack. Also es geht da immer extrem sehr nach Geschmack. Sie waren schon, glaube ich, ganz gut durchmischt. Es ist halt immer nur so die Frage, wenn ich meine Platten promoten will, dann komme ich in diese Jury. Ja, aber es ist halt schon, die sehen dann natürlich ein bisschen was anderes in so einem Song. Fand das ganz phänomenal, wie nach dem Lied von San Marino Peter Orban jetzt erstmal dann auch diesen Song auseinander, wie viele Rückungen und was weiß ich da irgendwie, wie viele Harmonien und hat das erstmal so schön auseinandergenommen, so ja, und das ist ein typischer Ralf Siegel und ich denke mal, so hören die das wahrscheinlich auch, also so von Musik und Noten verstehe ich jetzt selber nicht so, bei mir ist es halt immer eher so, gefällt mir oder gefällt mir nicht und wenn du dann natürlich irgendwie auch viel mehr dann auch, wenn du selber Musiker bist oder so, dann fällt dir natürlich wahrscheinlich anderes da irgendwie auf. Es ist ein sehr smarter Song, Mich hat generell gefreut, Norwegen ist ja letztes Jahr rausgeflogen im Semifinale, dieses Jahr waren sie wieder drin. Und die machen eigentlich schon auch immer ganz, ganz smarte und sehr individuelle Nummern. Und das war jetzt da auch so ein Lichtblick, würde ich jetzt mal sagen. Aber es war jetzt auch nicht der Song des Jahres 2017, wo ich sagen müsste, boah, der müsste jetzt aber sehr viel weiter vorne sein. Ja. Also das ist halt, das halt nicht so. Aber ja, haben die Leute halt so entschieden, ne? Dann haben wir Niederlande, Eugene. Lights and Shadows hat bei der Jury 135 Punkte bekommen und von den Zuschauern 15 Punkte. Kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Also ich glaube, die Jurys haben die musikalische Qualität dahinter bewertet. Ja. Und dass dann da von den Zuschauern nur 15, weil der Song an sich war auch nicht so bombastisch. Mega gut gesungen, das kann man den Mädels nicht nachsagen, aber ich glaube, das ist der zu rechte 11. Platz. Ich glaube, da hätte man, ich glaube, wenn es 1-2 Plätze weniger gewesen wären, wäre es auch in Ordnung, aber ich glaube, der 11. Platz ist verdient. Ja, aber wenn man bedenkt, dass die Niederlande ja auch jahrelang irgendwie im Semifinale immer rausgeflogen sind und da diese Strategie verfolgt, immer so ihre besten Leute da auch hinzuschicken, und das haben sie ja dies Jahr auch wieder getan. Die sind schon sehr professionell, was mir aufgefallen ist, auch in den sozialen Medien, die haben dann einen sehr guten Auftritt gemacht, wo man den dreien irgendwie auch dann immer so folgen konnte, wo sie dann, was sie gerade machen. Die haben dann, konnte man sehen, sie haben dann auch jeden Tag so ein extremes Sportprogramm irgendwie halt absolviert, und dann waren sie oft da irgendwo im Euroclub mal und so weiter. Also dass dieses Gesamtpaket auch Gruppe da auch zu vermarkten, das hat der niederländische Sender da schon sehr gut gemacht, und oder die Plattenfirma, wer auch immer da jetzt letztendlich dahinter steckt. Und ja, und die waren auf dem Punkt. Also klar, hätte man jetzt, das ist immer so die Frage. Es war natürlich sehr reduziert, und dann wurden da die Lyrics wurden da eingeblendet. Da haben manche gesagt, ach ja, das ist so irgendwie Karaoke-Abend. Karaoke. Aber dafür waren sie zu gut zu Karaoke. Also da muss ich sagen, ja, und ich glaube, A, machen die weiterhin ihren Weg. Die sind jetzt irgendwie mit erhobenen Hauptes da durch dieses Semifinale gekommen. Und ich glaube, die Niederlande sind da nach wie vor auf einem sehr guten Weg. Ja, das glaube ich auch. Frankreich, Alma, bei den Jurys 45 Punkte und bei den Zuschauern 90 Punkte. War in Ordnung. Ich fand diese 3D Hintergrundsache, über Paris zu fliegen. Und dieses extrem cool. Das hat den Song auch extrem aufgewertet, noch mal so ein bisschen, die Performance. Aber mich hat wirklich gestört, dass sie auf Englisch gesungen hat. Ich hätte sie dieses Ding komplett auf Französisch gesungen, wäre das viel, viel geiler gewesen. Also ja, ich fand's insgesamt sehr ausbaufähig. Also auch diese Animation mit dem Eiffelturm, sie verlor sich da sehr stark da drin, weil das ja eine sehr große Vogelperspektive auch war. Und ich fand es ein bisschen zu stereotyp, dann hätte man auch Levina auch vor dem Brandenburger Tor irgendwie hätte auch, also um jetzt zu deutlich zu machen, die ist jetzt aus Deutschland. Und das fand ich dann doch ein bisschen zu platt. Der Imre Grimm von der Hannoverschen Zeitung hat dann irgendwie geschrieben, ach ja, wurde präsentiert von Google Maps, ne? Und ja, genau. Das war halt, ja, also das war auch nicht schlecht. Die Franzosen haben auch schon sehr viel schlechter abgeschnitten bei diesem ESC. Ich glaube, auch letzte Plätze hatten sie ja auch. Ja, so, also ja. seit der Amri da letztes Jahr auch da angetreten war, ist da, glaube ich, beim französischen Sender auch sehr viel gemacht worden. Auch, ja, die Delegationsleiterin wurde gewechselt. Ich glaube, die Delegationsleitung wurde ausgetauscht. Das wird es nicht nur gewesen sein. Ich glaube, da hat man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht und hat da wahrscheinlich irgendwie auch dann auch die Künstler gefragt, die das irgendwie konnten. Also ja, also fand ich so, und wie du schon sagst, das sehe ich auch so, man hätte es komplett in Französisch machen müssen, diese Verenglischung, das war jetzt völlig unnötig, und ich hoffe, dass das auch mal aufhört beim ESC, dass man sich, selbst wenn man in Englisch vorträgt, dann auch bei dieser Sprache bleibt oder eben halt in seiner Landessprache. Und wir werden übrigens gerade im Chat übrigens gerade bestätigt, dass ich das alles nicht so cool, so toll fand, dass es auf Englisch gesungen worden ist. Mhm. Also von daher, lieber Chat, ja, wir also sehen das ähnlich wie ihr. Also von daher können wir da viel zu unterschreiben. Die erste Version, die es da mal gab, die war auch wesentlich besser von Alma. Und ja, dieses Verschlimmbessern, das ist natürlich immer, das ist irgendwie ganz, ganz schlimm, ne? Kroatien. Von der Jury hat es 25 Punkte bekommen und von Zuschauern 103. Mhm. Ich bin da eher auf der Seite der Jury als auf der Seite der Zuschauer. Ich fand es ganz grauenhaft. Musikalisch ist das wahrscheinlich auch mega anstrengend und mega komplex. Aber man hat es, glaube ich, als Zuschauer, also ich habe es als Zuschauer nicht verstanden, was er uns damit sagen will, dass er in zwei verschiedenen Stimmlagen singt. Ich hätte den gerne weiter unten gesehen, als auf Platz 13. Aber gut. Ja, das war so, nee, mir fällt da eigentlich auch nichts so ein. Zu Beginn habe ich es eigentlich noch ganz gut gefunden. Aber so irgendwie, ja, ich glaube, das ist, kommen wir ja auch gleich noch dazu, das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Deutschland, es läuft da so durch. Und das ist dann irgendwie auch nichts Besonderes mehr. Irgendwie ganz witzig war wohl noch irgendwie, wie hieß der Stefan Spiegel, der Reporter von Eurovision.de, der dann wohl erzählte, der pöbelt wohl irgendwie gerne. Der macht gerne Terz. Mhm. Also das war wohl so ein bisschen, auch so ein bisschen unangenehm, menschlich auch mit dem wohl irgendwie. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es ja selber nicht erlebt habe. Aber das sind natürlich dann auch immer so Sachen. Und es waren ja im Vorfeld auch so ein bisschen Vorwürfe, er sei homophob. Er hat ja da irgendwie auch so einen Antipreis da irgendwie auch gewonnen für den Homophobsten in Kroatien. Ich weiß es nicht genau. Und das sind natürlich dann immer so Voraussetzungen für ein ESC, die nicht so gut für so einen Künstler dann irgendwie dastehen. Also man kann ja dazu stehen, wie man will. Aber man sollte da, glaube ich, beim ESC nicht jetzt irgendwie ankommen mit, ist unnatürlich und bla bla bla. Was natürlich auch eigentlich auch gar nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Und das ist natürlich dann auch, ja, aber ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, das stimmt schon. Aserbaidschan, was habe ich da geschrieben? Der Waldorf-Schulunterricht mit Kreide und einem Pferdekopf auf der Bühne. da hat nur das Namentanzen gefehlt. So kam man es rüber. 78 Punkte von der Jury, 42 von den Zuschauern. Ich glaube, das war ein Song, der aus einem ganz anderen Universum gekommen ist, beziehungsweise der Auftritt war aus einem ganz anderen Universum. Ich persönlich fand das alles zu too much, zu viel, zu. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, was sie damit an der Tafel gemacht hat und was es damit mit dem Song zusammen hat und was der Pferdekopf damit zu tun hat. Das hat irgendwie, keine Ahnung. Also, das wollte halt einfach viel zu viel. Ich glaube, ja, das ist es, glaube ich. Also ich habe es eigentlich auch nicht verstanden. Da war, glaube ich, zu viel Anspruch dann auch dahinter. Es hat natürlich immer so den Vorteil des Wiedererkennungswert. Da kann man hinterher sagen, wenn man sich jetzt nicht dran erinnert, Aserbaidschan, weiß ich, ja, der mit dem Pferdekopf, der auf der Leiter, ach ja, genau so, ne? Ja, also genau. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und dann haben aber die Tänzer haben ja auch so seltsame Sachen dann da gemacht. Und also es war so ein bisschen es war ein bisschen Hurz, ne? Also es war so, dass man, ja, ist, also Aserbaidschan hat auch immer ganz gute Sachen, aber das war, glaube ich, ein bisschen zu sehr Musikhochschule, glaube ich. Das war so. Kam aus vorne im Schweden, aber was will man da auch sagen? Ja. Dann haben wir Lucy Jones, Vereinigtes Königreich, Never Give Up. 99 Punkte von der Jury und nur 12 von den Zuschauern. Mhm. Aber ich fand das mega geil. Mhm. Ich muss leider mal sagen, dieses Staging und diese Muschel, das hat also übermäßig gut zusammengepasst. Gesanglich mega. Also ich hätte da gerne ein paar Plätze mehr nach oben, so Top 10 mindestens hätte ich dir eigentlich gegönnt. Mhm. Aber gut. Also seit langem einer der besten Beiträge aus Großbritannien, muss ich auch sagen. Also ja, sie haben ja ein sehr aufwendiges Staging gehabt. Deswegen war das dann wohl in einer dieser Werbepausen, weil der Aufbau war wohl relativ schwierig. Das Einzige, was mir bei ihr nicht so ganz gefallen, sie hat ein bisschen zu unkoordiniert mit den Armen rumgefuchtelt. Das war manchmal ein bisschen zu sehr. Ja, so weniger ist mehr. Aber trotzdem, man konnte ja bei vielen Sängern bei dieser Veranstaltung ja hören, dass sie nicht immer so unbedingt die Töne treffen. Aber Lucy hat das wirklich, sie ist auch, ich habe da auch mit Begeisterung auch Interviews mit ihr verfolgt. Sie ist auch eine super coole Socke. Also ich glaube, die könnte auch gut sehr, sehr, sehr schmissige und schwungvolle. Ich glaube, so Abtempo-Nummer. Ja. Und dann habe ich auch diese Geschichten da gesehen, wo sie da dieses X-Faktor ja das eine Jahr auch gewonnen hat, wo sie, ich glaube, in der ersten Nummer von Whitney Houston da gesungen hat, wo schon alle in der Jury, oh nee, nicht schon wieder so eine. Und die hat das dann wirklich nachher so, so klasse gemacht. Das sind ja auch so Stücke von Whitney Houston. Das wollen halt viele, aber es können halt nur meistens 0,5% der Bevölkerung können sowas dann wirklich singen. Und sie konnte das. Und das war schon, der Song war da auch ein bisschen dünn. Ist ja von Emily de Frois geschrieben worden, die 2013 den ESC für Dänemark gewonnen hat. Aber trotzdem, ich muss ehrlich sagen, auch wo ich die Videos von Lucy Jones teilweise kriegte ich ein bisschen Pipi in die Augen. Also Gänsehaut pur. Es war schon wirklich, dass ich so dachte, boah, ist die vielleicht der lachende Dritte, die vielleicht den ESC auch gewinnen könnte? Habe ich auch im Feld gehabt. Ja. Platz 16, Österreich, Running on Air von Navin Trent. Nur 93 Punkte von der Jury, 0 Punkte von den Zuschauern. Mhm. Obwohl ich das, also ich muss echt sagen, die haben aus diesem Song und diesem Auftritt irgendwie was sehr, sehr Nettes, Sympathisches rausgeholt, was authentisch gewesen ist. Das war er. Mhm. Das habe ich bei anderen Songs so nicht gesehen. Also der Song ist ja auch von ihm gewesen, ne? wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ja. Also von daher ist es super sympathisch, super, eigentlich hätte ich denen ein paar Plätze mehr gegönnt. Also da hätte ich mindestens so Platz 12 oder so hätte ich ihm gegönnt, aber gut. Ja, also er hat ja da diesen komischen Mond gehabt. Ich hatte da immer so ein bisschen so, oh Gott, jetzt stößt er da bestimmt gleich mit dem Kopf gegen. Oder so habe ich so. Mhm. Aber Staging, ein bisschen hätte ich es mir wahrscheinlich anders vorgestellt. Aber ich glaube auch Österreich, die sich da jetzt natürlich zu Recht auch da so im Mittelfeld und darüber auch freuen und so weiter. Aber wenn es jetzt natürlich das Jury-Voting nicht gegeben hätte, würde es natürlich für Österreich, hätte es dieses Jahr auch böse ausgesehen. Letzter Platz gewesen, ja. Das wäre dann, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen schwierig geworden. Also ich glaube, die Österreicher, auch wenn sie da locker vor uns sind, können sich da, glaube ich, auch nicht unbedingt in Sachen ESC wirklich ausruhen. Ne? Weißrussland, Platz 17, ich hatte eigentlich mehr gedacht, dass die höhere Platzierung bekommen. Von dem Auftritt war es in Ordnung. Sie haben sich am Schluss ja nochmal geküsst. Das haben sie sonst nie gemacht. Mhm. Haben sie sonst nie gemacht bei dem Staging. Mhm. Ist in Ordnung. Ich glaube, dass Weißrussland da, wenn das die letzte Diktatur in Europa sich ein bisschen mehr öffnet und mehr diese Art von Musik schickt, haben die auch mal eine gute Chance zu gewinnen. Ja, sie haben halt jetzt auch im Grunde genommen was geschickt, was so ein bisschen so ihrer Kultur entspricht oder jedenfalls das, was man dafür wahrnimmt oder da glaubt, dass es das ist. Sie haben in ihrer Landessprache gesungen und haben da auch keine Abstriche gemacht und haben eigentlich auch im Grunde so, wie man es in diesem ursprünglichen Video oder auch bei dem Auftritt beim Vorentscheid irgendwie gemacht haben, es war eine runde Nummer. Die sind ja auch schon seit vielen Jahren auch als Band da unterwegs. Da kommen ja, glaube ich, immer so 3-4 Musiker noch dazu, wenn sie dann, glaube ich, ins Studio gehen. Da werden sie dann immer noch mal unterstützt. Und haben, glaube ich, da ja auch schon ein paar Alben in Weißrussland auch rausgebracht. Und Ja, also kann man eigentlich, da könnte ich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig dagegen was sagen. Armenien, Artsvik, Fly With Me. Ja, was soll ich dazu sagen zu Armenien? Es ist ein Song, der irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Ja, wie Fly With Me, ne? Das fliegt mir weg. Er ist mit mir nicht weggeflogen. Also, ja, ich hätte 58 Punkte von der Jury, 21 von den Zuschauern. Ich hätte mir das Staging eher so vorgestellt, ähnlich wie im Video, sehr viel bunter. Sie hat es dann irgendwie, sie und die Tänzer waren ja in Schwarz gekleidet. Und es war dann eine belanglose Nummer geworden. Ich fand es jetzt, ich fand es vom Lied her jetzt gar nicht mal so schlecht. Da sind so Pop mit Ethno irgendwie so ein bisschen vermixt. Und Armenien hat da eigentlich ähnlich solche Beiträge, die ich auch immer sehr gut finde. Auch letztes Jahr die Iveta, die das da auch, ja, das war ja so ein Gewitter letztendlich da, ihr ganzer Auftritt. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr kraftvoll und so. Und das, da habe ich so gedacht, dass ihr seid da schön. Wahrscheinlich waren das so die Landesfarben. Du hast ja mal gesagt, das sind die Farben von Melodienfestivalen, aber es wird wahrscheinlich eher die Farben des Landes gewesen. Ich glaube, da waren die Landesfarben, glaube ich, da so ein bisschen. Und das hätte man sehr gut auf der Bühne da irgendwie machen können. Und auch so mit so Bändern und sowas, ne? Ja. Dann hätte man, glaube ich, mit so Bändern arbeiten können. Genau, irgendwie. Genau. Und das war irgendwie so sowas mit Umschlingen und also da hätte man so ähnlich wie bei Türkei, wie die Türkei 2004, haben wir 2004 gewonnen oder 2003? 2004. Ich glaube vier, ja, genau. Ich glaube 2004 war es sowas, in Istanbul. Wo sie auch so diese Schleier oder was sie da hatten, da gezogen haben und so. Mhm. Sowas hätte man auch machen können. Also, ja, und dann haben die Tänzer halt immer nur so mit den Händen so um ihr Gesicht herum gefuchtelt. Und das, ja, also das, wenn ich es jetzt nicht schon länger kennen würde, hätte ich jetzt gesagt, ja, ist nichts für mich. Also das läuft so durch und so ist dann auch wahrscheinlich der Platz dann auch zustande gekommen, ne? Ja, ja, also es gibt ein paar Meinungen übrigens. ESC Meeting Read schreibt, ja, Belarus macht einfach Spaß, das Lied. Quatsch schreibt auch, Weißrussland hätte das besser gekonnt. Die können eigentlich besser singen, nur waren sie allgemein beim ESC recht schwach. Dann haben wir noch Lisa mit Armenien war meine Überraschung des Abends, hätte ich besser erwartet. Mhm. Also, ja, und Martin schreibt, ich bin für die Einführung der 26-Punkte-Regelung. Jedes Teilnehmerland bekommt mindestens einen Punkt, obwohl bei dem Jury, als auch beim Televote, dann wäre die Platzierung repräsentativer. Okay. Können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Wir machen weiter mit Griechenland. Das Kaskada-Lied, was Kaskada 15-0 oder 15-0 hat bei der Jury 48 und bei dem Publikum 29 Punkte bekommen. Hätte ich gerne tiefer gesehen, weil man hat das richtig auch gehört, dass man Glorious rausgehört hat, oder? Also, aber das war doch der Beitrag, glaube ich, da lief doch, glaube ich, Werbung für Perlweiß, glaube ich, ne? War das nicht so? Ja, im weißen Kleid, ja, ja. Und nee, die Zähne. Sie hatte sehr, sehr gute gewachsene Zähne, aber sehr, durch den roten Lippenstift kam das natürlich noch sehr zur Geltung und da habe ich mich so ein bisschen an die Perlweiß war Griechenland nicht auch die mit diesem riesigen Scheibe vor dem Ding dahingestellt haben, mit Wasser und so? Ja, ja, genau. Genau. Ja, genau, genau. Mhm. Wo ich geschrieben habe, es wäre ein neuer Snapchat-Filter, mhm. wenn man das benutzen kann. Also es war wohl extrem aufwendig, das ganze Staging. Ich glaube, Andi Knoll vom österreichischen Fernsehen hat da bei seiner Facebook-Seite ein Video online gestellt, wo man sich das mal angucken kann, wie im Hintergrund die Leute und die Steadicam-Leute da hin und her laufen und fast richtig rennen müssen, um das ganze Staging hinzubekommen. Es war wohl sehr, sehr, sehr extrem aufwendig. Ja. Also, aber trotzdem hat es nicht geholfen, Platz 19. Ja, das war ja letztes Jahr bei Dami Inn für Australien, war das ja auch sehr kompliziert. Die hat ja da vorher auf so einem großen Würfel gesessen und dann wurde ja, zu Beginn war auch so eine ähnliche Wand wie Griechenland, ja. Da wurde ja was drauf projiziert und das, genau. Das war sehr, sehr aufwendig. Dann war die Kamera in der Totalen, in der Zeit haben zwei Bühnenleute sie dann von diesem Würfel gezogen und dann haben sie ganz aufwendig mit, ich glaube, 7, 8 Mann da den Würfel weggeschoben und diese große Leinwand, die glaube ich irgendwie 7, 8 Meter hoch war und die haben sie dann da auch so rumgeschoben, bis sie dann letztendlich so wie aus Zauberhand im Fernsehen auf einmal da ganz alleine auf der Bühne stand und so ein ähnliches Staging hier der Lukas Heinzer, der ja der Assistent bei Peter Urban war, der schrieb dann auch, das war gerade auch dieses Wasserbassin war wohl mit eines der aufwendigsten Stagings da beim ESC, weil ja, wahrscheinlich das Wasser hat dann da irgendwie gepütschert. Ne? Also die mussten das wahrscheinlich da auch mit 20 Mann da, ohne dass da irgendwas drüber gekleckert ist, irgendwie da aufstellen und nachher wieder wegfahren. Und das ist natürlich dann immer, ich glaube, das war, glaube ich, auch irgendwie in so einer Phase, wo dann Greenroom-Interviews beziehungsweise Werbung war. Und das ist natürlich dann auch, ja. Aber das ist dann immer, wenn man in der Halle steht, immer ganz interessant, wie die wirklich dann, ich glaube, diese Postkarten sind ja teilweise nur so 30 Sekunden, 40 oder so. Und in der Zeit müssen da manchmal, wenn da so Bands wie jetzt zum Beispiel die Ukraine, da muss da alles aufgebaut werden und so. Und da sitzt jeder Handgriff und das muss richtig lange, lange geprobt werden, bis sie das wirklich so hinkriegen. Ne? Dann haben wir Dänemark auf Platz 19 zu Recht, obwohl diese gesanglich extrem gut gewesen ist. Aber den Song, ich glaube, da können wir uns Lisa und ich die Klinke in die Hand geben. Ich hatte mich vorhin auch schon geschrieben, der Song an sich ist nicht so toll. Aber von der Stimme, da kann sie mit punkten. Und wahrscheinlich konnte auch die Pyrotechnik im Hintergrund, die irgendwie 40 Sekunden gelaufen ist, sich nicht verstecken. Aber gut, Dänemark hat eh ein Problem mit ihrem Vorentscheid. Die machen immer so eine Retortenkutsche, versuchen immer Songs zu nehmen, die man irgendwo schon mal gehört hat. Und das ist bei Where I Am jetzt nicht so, aber ich muss sagen, Dänemark kann das besser. Ja, wahrscheinlich stand und fiel das Ganze dann natürlich auch tatsächlich jetzt mit Inja, weil die halt wirklich, also ich finde die Stimme nicht so, für mich ist es mehr so ein Geschreie, aber sie wird da wahrscheinlich schon auch ihre Qualitäten irgendwie auch haben mit einem sehr dünnen Song. Aber sonst hat ja, glaube ich, Dänemark in den letzten Jahren ist ja da auch immer gerne dann auch gepflegt wieder rausgeflogen. Und da haben sie dann natürlich irgendwie, sie ist ja, glaube ich, letztes Jahr da irgendwie auch so ganz ominös nur Zweite geworden im Vorentscheid. Da gab es ja, glaube ich, auch irgendwie da so Riesenaufruhr. Und jetzt hatte sie dann diese Gelegenheit und konnte natürlich auch allen beweisen, dass sie es dann auch ins Finale geschaffen hat. Sie kann ja, glaube ich, gar nicht so gut Dänisch. Sie hat ja irgendwie ganz viel, sie redet dann auch immer nur in Englisch. Aber das ist halt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt gar nicht so präsent. Wahrscheinlich wird sie da aus Australien auch ein paar Punkte auch gekriegt haben. Also da ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Punkteschieberei da ganz gut, ne? Ja. Zypern, Hovig, Gravity. Ich habe, glaube ich, da geschrieben, Thomas Gison, Thomas Gison, Thomas Gison, Thomas Gison, Thomas Gison, Thomas Gison, Thomas Gison, Schnarch. Was dann auch noch Irving geherzt hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich ist das eher so ein Typ, den man sich gerne anguckt. Also vor allem die LGBT-Bewegung und auch die Damen natürlich sich gerne angucken, ihn wahrscheinlich lieber ausgezogen hätten, als statt ihn dann singen zu sehen. Aber für mich ein Song, der viel, viel tiefer hätte landen müssen. Und nicht auf Platz 21. Also mir ist aufgefallen, dass er, glaube ich, ganz gut singen kann. Aber eben dieser Song also, das ist ganz witzig. Wir reden ja auch schon seit Wochen über Human, ne? Dass es irgendwie sich so anhört. Wer das, glaube ich, nicht kennt, der sagt sich irgendwie, ich habe das auch bei Twitter so bei einigen so gelesen, wie, also wo das Human sein soll, möchte ich gerne mal wissen und so. Ich weiß, ab und zu höre ich ja doch regelmäßig NDR2 und da läuft ja dieses Human da irgendwie ständig. Und wenn man das natürlich dann öfter so präsent hat und weil es immer in der Heavy Rotation irgendwie halt läuft, dann fühlt man sich natürlich auch sehr stark daran erinnert. Und wer das nicht so präsent hat, der denkt sich irgendwie, oh, das ist mal so eine ganz neue Nummer. Und ich glaube, daraus ist das so ein bisschen gespeist, dass der sich dann letztendlich dann im Finale auch qualifizieren konnte. Ne? Übrigens schreibt es gerade Didius, so heißt der gute Mann ja, gerade nachgeschaut, Australien hat 8 Punkte an Dänemark gegeben. Na, siehst du mal. Beim Televoting. Punkteschieberei. Reihe. Ja, Ukraine, wollen wir schon zur Ukraine springen oder möchtest du natürlich noch über Israel Polen hätten wir jetzt noch. Polen hätten wir jetzt. Also Polen wäre für mich das Nippelgate, mehr fällt mir da eigentlich nicht so zu ein. Der Kammer kam ein Nippel diesmal. Nein, aber es war halt, diese eine Seite war halt so, wo man immer so dachte, oh Gott, da rutscht gleich irgendwie was runter. Also das war halt so ein bisschen, ja, und bei Israel ist natürlich irgendwie die Nachricht rausgekommen, dass dieser Sender IPBC, dass der irgendwie zugemacht wird. Und der ist jetzt zugemacht worden. Dass der Nachfolgesender jetzt sozusagen noch ja, die Mitgliedschaft in der EBU und damit die Teilnahme beim ESC irgendwie beantragen müsste. Weiß jetzt nicht, ob da so der Wille auch überhaupt da ist, das dann auch so zu machen. Wäre natürlich schade, weil Israel ist ja schon unzählige Jahrzehnte irgendwie auch beim ESC dabei. Das wäre natürlich schade, wenn das wäre eine Farbe, die beim ESC da fehlen würde. Hat man auch gemerkt, was denn der Punktgeber dort dann gesagt hat? Der macht das ja jedes Jahr. Ja, der macht das, glaube ich, seit 100 Jahren. Also ich kenne den nur so. Also der ist, ich glaube, müsste man mal tatsächlich mal recherchieren bei YouTube irgendwie. Also ich habe den eigentlich immer präsent als Spokesperson für Israel. Okay. Ne? Also ich auch, ja. Insofern, ja, sind wir mal gespannt. Das müsste man ja dann jetzt mal die nächsten Monate mal verfolgen, was daraus wird, ob da Israel sich da nicht behelfsmäßig da irgendwie doch zu durchringen könnte, da irgendwie eine Lösung mit der EBU zu finden, dass sie dabei sein könnten. Ne? Ja, und die Gastgeber Ukraine, eine Rocknummer hat es halt immer im Finale. Besser bei dem Publikum abgeschnitten als bei der Jury. Ja. 24 Punkte bekommen. Ich glaube, die wollten noch nicht gewinnen. nicht nochmal. Nee, glaube ich auch nicht. Von daher ist der Platz 24 ja, auch in Ordnung. Und das ist auch immer so albern, wenn die sowieso schon sonst auf Russisch irgendwie singen. Und jetzt haben sie dann gesagt beim ESC, ach ja, dann müssen wir jetzt auf Englisch singen. Und das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen, das ist, ich sage immer so, wenn für Deutschland Silbermond antreten würde und die würden dann auf einmal in Englisch singen. Das wäre, finde ich, wäre dann auch nicht schlüssig. Und das, ich finde, dann sollten auch die Bands oder Künstler sollten dann auch bei ihrer Sprache bleiben, die sie sonst auch in ihren Platten bedienen. Ne? Nochmal zu Israel zurück. Ich glaube, der Punktgeber oder die Spokesperson hat das extra gemacht, um politisch so ein bisschen auf die Tube zu drücken und ein bisschen aufs Fleisch zu drücken. Es schauen über 200 Millionen Menschen zu. Und das ist ein von der Seite des Senders dann halt schon eine Sache, ne, die ja, so ein bisschen kontrovers diskutiert wird, auch bei den ESC-Fans wahrscheinlich. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ein großer Druckgeber. Ja, klar. Also ich denke mal auch, dass dieser Sender zumacht und überführt wird in einen neuen Sender, hat ja nicht nur zur Folge, dass sie erstmal nicht mehr beim ESC dabei sind, sondern vielleicht sind Leute auf einmal von heute auf morgen entlassen worden. Strukturen sind anders und da haben vielleicht irgendwelche zwei, drei Leute, die da das Sagen haben, haben da einfach per Order die Mufti das sozusagen beschlossen, ohne die Belegschaft mit reinzunehmen. Und dann, ja, dann sucht man sich natürlich eine Plattform, wo man da ein bisschen auf sich aufmerksam machen kann. Ja. Halte ich für legitim. Also finde ich vollkommen in Ordnung. Gut, Ukraine haben wir durch. Jetzt kommen wir, ich würde Deutschland gerne ausklammern und das am Schluss setzen, weil da möchte ich mich gerne ein bisschen intensiver unterhalten. Sehr gerne. Wir machen weiter mit Spanien und zu Recht auf den letzten Platz, muss ich mal sagen. Da hat mir die Authentizität gefehlt. Da komme ich zu später auch nochmal zur Authentizität. Ein Song, der so dahingeplätschert ist, nichtssagend gewesen ist, das ist für mich Marquez aus Hannover gewesen mit die irgendwie mal einen Sommerhit haben wollte. Diese Surfer-Nummer habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man in Spanien, wenn man auf einen spanischen Song auf Surfer kommt. Keine Ahnung. Kann man in Spanien gut surfen? Das sollte, ich glaube, bestimmt, aber ich. Ja, auf Mallorca oder Ibiza oder mit Sicherheit irgendwie. Aber das ist so wie der Eiffelturm für Frankreich, ne? Also, das ist so ein bisschen. Ja, und dann hat er ja auch im Finale ein bisschen verkackt, ne? Also, da war ja dann irgendwie auch nicht so ganz auf der Höhe. Aber ich fand das von Anfang an auch nicht so überzeugend. Also, Es gab ja da auch, da hat ja auch, glaube ich, dieser eine Head of Delegation musste ja gehen, weil es ja da dieses Gate irgendwie gab, dass eigentlich eine andere, also er war ja mit Punktegleichstand und dann haben sie sich entschieden, dass die Jury das entscheiden soll. Was ich ja irgendwie dann, ja, also da muss man dann auch vorher sich mal Gedanken machen, was ist bei Punktegleichheit und naja, und dann wurde es. Gibt's da nicht, da hätten doch einfach das ESC-System übernehmen können. Wer mehr Anzahl von Punkten hat. Oder so, genau. Eine höhere Anzahl von Punkten hat, den hätte man dann genommen, das wäre auch in Ordnung gewesen, aber nicht so ein Schwachsinn, dass die Jury dann wählt, wer dann genommen wird. Ja, also das ist halt, letztes Jahr haben sie ja mit Barei irgendwie eine ganz gute Künstlerin, die hat ja auch eine gute Platzierung auch gekriegt, die hat ja beim Prinzblock ja auch sich dazu geäußert, dass der spanische Sender nicht so viel für sie machen wollte und deswegen hatte sie sich ja für dieses Hinfallen dann entschieden, weil das kein Geld kostet. Und ich glaube, da ist beim spanischen Sender, glaube ich, auch so ein bisschen, da müssen, glaube ich, sehr dicke Bretter gebohrt werden, damit da irgendwas anderes passiert. Ja. Und vor allen Dingen ist es immer so schade, dann bei so Big Five-Ländern, wenn die sich dann auch eigentlich nicht so viel Mühe geben mit einem guten Song. Das ist halt dann irgendwie dann auch immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe es mir, ich hatte so gedacht, irgendwie entweder wird Spanien oder irgendwie Dänemark wird dann letzter. So, und diesmal ist es ja dann Spanien geworden. Und also ich muss da sagen, da weine ich keiner Träne nach. Das ist dann auch so, wie es ist. Also da gehört es auch hin. Also tja, da waren wir jetzt beim Finale. Sechsten Finale und jetzt sollten wir uns Levina. Levina widmen. Ich, vom Song her, also vom Auftritt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn sie einen eigenen Song gehabt hätte, also jetzt mal unabhängig davon, dass sie den mitgeschrieben hat oder nicht und dass man halt nur zwei Songs im Vorentscheid hatte, die man auswählen konnte. Mhm. Und so einen extra eigenen Song, der nur für sie gewesen wäre. Mhm. Also wie man es ja auch bei unser Star für Oslo zum Beispiel gemacht hat, hätte man, glaube ich, mehr davon gehabt. Also weil erstens die eine Sendung war ein Problem, niemand kannte sie. Man konnte sich keine Fanbase aufbauen. Ich hab auch eine schöne Umfrage gesehen. Es gibt da so ein paar Fanseiten, die Umfragen gemacht haben in deutschen Städten, in deutschen Innenstädten. Mhm. Und niemand kannte Levina. Nee, klar. Niemand kannte Levina. Ja, woher es auch kommt. Ich glaube, dass die Authentizität, es war nicht authentisch genug. Also es hat sie ist zwar, sie kann super singen, sie hat auch Ausstrahlung, aber dieser Song hat nicht so 100% gepasst, wie es hätte sein müssen. Hm. Ich glaube, man hätte mit Levina eine viel, viel bessere Platzierung haben können, wenn man einen vernünftigen, auf sie zugeschnittenen Song gehabt hätte. Also das glaube ich definitiv. Also ich glaube, es liegt nicht an sie selbst, weil sie hat den Song ja auch nicht ausgesucht. Sie muss ja das singen, was sie gewählt bekommt. Aber ich glaube, da hätte man mehr reißen können, wenn für sie ein Song da gewesen wäre, der jetzt noch besser zu ihr gepasst hätte. Also das ist, glaube ich, so ein Faktor, der gerade so auch, weil genau das Gegenteil haben wir nämlich bei Portugal. Authentizität. Selbst Song geschrieben von seiner Schwester. Ein Song, den er verkörpert, weil er ihn mitlebt, weil seine Schwester ihn geschrieben hat. Und das ist etwas, was bei Deutschland leider fehlt. Man versucht irgendwie aus irgendwelchen Datenbanken, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse, aus Songdatenbanken von Produzenten oder auch Komponisten zu gucken und zu sagen, wo passen Songs dann zu mehreren Leuten? Das ist halt auch so gewesen, auch wenn man verschiedene Versionen hatte bei unser Song. Aber man hat einfach, glaube ich, da einen sehr, sehr großen Fehler gemacht, nur zwei Songs auswählbar zu haben, sondern man hätte noch einen dritten eigenen, nicht komplett neu geschrieben, das sage ich nicht. Aber ich glaube, dass sie hätte einen Song haben müssen, den sie auch selbst aus diesem Pool von Songs hätte auswählen dürfen. Das hat man ja auch gemacht bei unser Song für Oslo zum Beispiel. Die haben dort aus einem Pool von Songs, konnten die sich einen Song aussuchen. Selber. Sie hatten wahrscheinlich irgendwie 100 Songs oder so, die konnten sie selber auswählen. Und das hat, glaube ich, so diesen Ausschlag gegeben, dass dieser Song nicht 100% so rübergekommen ist, wie er vielleicht hätte rüberkommen müssen. Und auch das Staging fand ich schwierig. Perfektes Leben rüberzubringen, kam irgendwie nicht so rüber, wie man sich das vorstellt. Und deswegen ist der 25. Platz leider teilweise nicht, das liegt nicht an der Wiener, aber es ist leider teilweise zu Recht der 25. Platz. Also ja, ist, aber wenn ich mir natürlich da andere Songs irgendwie, die da so Platz 19 oder 18 oder so sind, muss ich sagen, ja, die gehören aber vielleicht auch eher auf diesen letzten Platz. Ja. Man hat natürlich bei unser Song den Mittelpunkt auf den Song gelegt und hat dann gesagt, der Song findet dann seinen Interpreten. Und da denke ich halt auch, da wäre es tatsächlich besser gewesen, jeder der, das waren glaube ich fünf, ne, hätte vielleicht zwei Songs bekommen, die sie sich da aussuchen können. Ist natürlich auch immer, glaube ich, eine Preisfrage, weil ich schätze mal, für jeden Song müssen sie da wahrscheinlich da irgendwie auch Geld irgendwie bezahlen müssen. Und wahrscheinlich war das Geld nur für zwei Songs irgendwie da. Und dann hat man das eben so hingedreht, dass es ein bisschen so abgewandelt wurde und so weiter. Aber man hätte das, glaube ich, man hätte diesen ganzen Mist mit diesen Cover-Songs auch nicht machen müssen. Warum ist dann jemand schon in der ersten Runde rausgeflogen, nur weil uns jetzt der Cover-Song nicht gefallen hat? Das war so ein bisschen, also das hat sich mir auch nicht so erschlossen. Ich war heute Vormittag so ein bisschen am Überlegen, ob es nicht wahrscheinlich auch eine gute Variante wäre, wenn sich Deutschland tatsächlich doch mal entscheiden würde, eine interne Ausscheidung zu machen. Man hätte einfach wesentlich mehr, also jetzt mal um von dieser Diskussion, Helene Fischer sollte es machen, mal wegsieht, sondern ich glaube, die würde es doch eh nicht machen wollen, also von davon ja, abgesehen. Das können wir ja gleich besprechen, aber es wäre, man könnte jetzt sozusagen ab Montag mit Künstlern Gespräche führen. Eventuell haben diese Künstler, komponieren die selber, habt ihr vielleicht einen Song für uns und so weiter. Und man könnte, könnte man das Geld sparen für einen Vorentscheid und könnte dann mal den Versuch starten, wie wäre das eigentlich, wenn wir intern auswählen würden? Aber es ist natürlich klar, es wird erstmal dann auch, die Wellen würden wieder hochschlagen, wir wollen mitbestimmen, das ist doch gar nicht Regel der EBU, doch ist es, die EBU gibt es ja jedem Land frei, welchen Beitrag sie anmeldet zum Eurovision Song Contest. Da kannst du über gefühlt wie Armenien, die das über ein ganzes Jahr gemacht haben oder sechs Wochen bei Melodienfestivalen oder über drei Wochen in Finnland und oder in Island oder wie bei uns mit einer Show. Das könnte man natürlich irgendwie machen. Man hätte ein größeres Zeitfenster, um sich wirklich ganz genau zu überlegen, welcher Song würde passen. Was wäre da irgendwie so? Das wäre auch nö. Ich persönlich tue mich da schwer zu sagen, ich habe jetzt das Konzept irgendwie in der Tasche. Unstrittig ist, glaube ich, dass auch wenn, glaube ich, der NDR mit seinem Team da sehr stark hinterher ist, dass es zu einer guten Platzierung kommt, würde ich fast sagen, ja, es reicht nicht. Und vielleicht macht es tatsächlich wieder Sinn, auch einen Kooperationspartner und vielleicht unter den Privatsendern zu suchen, die vielleicht gemeinsam mit dem NDR da irgendwas machen. Ich glaube, das ist so. Zum Thema Helene Fischer ist es natürlich auch so, die hat natürlich auch eine Menge zu verlieren. Andererseits muss ich sagen, ich habe das jetzt gerade, da gab es doch so eine Doku beim WDR, wo zum Beispiel Cliff Richard gesagt hat, das war mir eigentlich völlig egal, ob ich auf den letzten Platz komme. Damals hatte der ESC ja noch 400 Millionen Zuschauer. Ja. Und dann hat er gesagt, und wenn 100 Millionen meine Platte kaufen, ist es für mich kommerziellen Erfolg. Und das sind natürlich diese Überlegungen, die natürlich dann, die auch gemacht werden müssten. Und ich glaube, man muss tatsächlich out of the box da, glaube ich, für die nächste Saison, glaube ich, denken und muss da, glaube ich, jeden Stein mal umdrehen und muss da mal sagen, sag mal, was ist denn da auch so? Ich glaube, ich denke mal auch, man wird da nicht dabei bleiben können. Und ich glaube, man muss sich jährlich, glaube ich, anpassen an das, was beim ESC gefragt ist. Ja, ne? Also selbstgeschriebene Songs ist, glaube ich, ein Weg. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt mit deutscher Sprache unbedingt das Zünglein an der Waage haben, weil dann muss der Song so gut sein, dass der auch in auch auf Deutsch funktioniert. Ich glaube, Deutsch ist zu den anderen Sprachen wie Französisch, Spanisch, auch Portugiesisch von der Gesangsart viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel harmonischer als Deutsch, auch wenn Deutsch eine tolle Gesangssprache ist. Ich glaube, international funktioniert das aber nicht so hundertprozentig. Also nicht mehr. Es hat ja funktioniert, wie ein bisschen Frieden zum Beispiel. Aber man muss da irgendwie, nee, jetzt nicht den Trichter haben, wir brauchen jetzt einen Song, der auf einer Muttersprache ist. Ich glaube, würden wir uns selber ins Fleisch speisen, wenn wir sowas versuchen würden. Ja, aber ich glaube, das hängt davon ab, welcher Künstler das ist. Ja, welcher Künstler ist und wie der Song ist. Wie der Song ist. Ja, und ich glaube, eine Helene Fischer, die plötzlich anfängt, Englisch zu singen, wäre, glaube ich, albern. Also das. Obwohl sie das auch gemacht hat, sie hat auch ein englisches Album rausgebracht und so. Ja. Also von da ist das auch undenkbar. Oder ein Adel Tawil oder so, der dann da antritt, denn der auf einmal in Englisch, also ich würde das nicht schlüssig finden. Und ich glaube, das ist ja immer dann auch die Aufgabe eines Texters, dann auch einen deutschen Text so zu finden, dass selbst wenn du es nicht verstehst, es dir harmonisch vorkommt. Also ich glaube, das würde ich so in Abrede gar nicht stellen. Also es ist ja nun schon leider auch schon fast 10 Jahre, oder es ist schon 10 Jahre her, dass das letzte Mal mit Roche Cicero jemand auf Deutsch angetreten ist. Da hat er ja, glaube ich, auch so im Mittelfeld, glaube ich, da waren wir ja auch ganz traurig, wenn man dann die gestrige Platzierung dagegen sieht, ist es natürlich dann auch irgendwie, also ich glaube, ich denke mal, man sollte da in mehrere Richtungen gehen. Wir haben ja auch schon mal öfter gesagt, also da bin ich auch. Platz 19 hat Roger Cicero belegt von 24. Also ein bisschen besser als Levina. Ja. Also ich bin da auch bei dir, wenn man jetzt einen Vorentscheid macht, dann oder auch gerade in der Form eines Castings, dann muss es auch über mehrere Shows gehen. Also wir haben ja da auch schon ganz oft darüber geredet, dass die Medien müssen ja da auch irgendwie berichten können und das kann man nur, wenn zwischen zwei Shows mal eine Woche dazwischen ist, dass man dann eben halt auch gerade in den Online-Medien dann irgendwie auch dann stattfinden kann und man, selbst wenn da so steht, ja, da ist ja eine weitergekommen, die geht ja gar nicht und was hat die an und so, und dann ist man schon angefixt und will das nächste Mal da auch mal einschalten und gucken und mitreden können. Ne? Vor allem braucht man ein Format, was auf Dauer Bestand hat. Mhm. Wir haben jetzt so viel daran rumgedoktert. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Jahren so verschiedene Konzepte gehabt, so verschiedene Auswahlmethoden, so verschiedene andere Dinge, die anders gemacht worden sind. Ich glaube, wir brauchen auf Dauer eine Marke, die ähnlich funktioniert und dann nur in Teilen mal verändert wird. Wie ist das Melodiefestival? Ich will kein Melodiefestival hier, das will niemand, weil das nicht funktioniert. Mhm. Aber wir brauchen auf Dauer ein Vorentscheidformat, was auf Dauer besteht und nicht nach 2-3 Jahren wieder geändert wird. Hm. Das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, die ich nicht verstehe, warum man von der NDR-Seite nicht sagt, wir müssen uns eine Marke aufbauen, die auf Dauer Bestand hat. Und das ist ein Problem. Hm. Hier wird auch gerade geschrieben, Martin schreibt gerade, es wäre einfach Regeln hier, die auch verständlich sind. Bundesvision Song Contest-artig als Vorentscheid. Na, jedes Bundesland ein Titel. Ich weiß halt nicht, ob das so gut funktioniert, aber also bei ProSieben hat es funktioniert, aber aber den Bundesvision Song Contest könnte man auch gut über 3 Sendungen machen. Man hätte in der ersten Show alle 16 Bundesländer, wo vielleicht 8 weiterkommen, und in der dritten Show sind es dann 4 und die treten dann gegeneinander an, und du hättest dann über 3 Wochen auch das deutsche Publikum angefixt, dass sie auch genau wissen, wer da antritt. Du kannst ein bisschen Lokalpatriotismus anzüchten vor allen Dingen, was auch wichtig ist, das haben sie ja damals bei unser Song für Oslo ja auch schon ganz gut hingekriegt, man muss auch viel mehr die Radiosender der ARD damit mit einbeziehen. Also es muss da auch, es wurde ja schon im Nachklapp zu diesem Finale wurde ja dann auch angeführt, der Song von Levina hat sich dann ja auch nicht gut platziert. in den Charts und deswegen hätte man das dann auch nicht im Radio gespielt. Es ist natürlich auch so, es gibt so viele nervige Songs, die rauf und runter gespielt werden. Die sind dann auch höher in den Charts, weil sie eben halt auch rauf und runter gespielt werden. Ja. Und man hat jetzt irgendwie auch nicht genug Werbung dafür betrieben, dass man da auch wirklich, also ich hatte Enjoy gestern Morgen irgendwie an, haben sie dann mal Levina mal angespielt und dann sozusagen so eine Moderation nachgelegt, irgendwie so, ja, heute tritt ja Levina für uns an und bla bla bla und dann haben wahrscheinlich 90% der Zuschauer haben gesagt, Levina wer? Wer ist das? Und so und genau. Das ist natürlich, ich finde das, ja, also. Ich hoffe, dass der NDR Levina diesmal nicht so fallen lässt, wie es bei anderen Künstlern gemacht, weil sie kann nichts dazu. Sie kann definitiv nichts dazu, weil sie nur das gemacht hat, was naja, von ihr verlangt wurde, kann man auch nicht sagen, aber dass sie da so ein bisschen reingedrängt worden ist. Ich glaube, man hätte da, wenn man eine vernünftige Castingshow gemacht hätte, hätte sie für einen guten Song gehabt, der vielleicht auch irgendwie sich abgehoben hätte von allem, was man da so gehört hätte. Ich glaube, sie ist wandelfähiger, als man das denkt. Und da sie gesanglich sehr, sehr hoch auf der Höhe ist, wäre so ein Song, der nur für sie gewesen wäre, der richtige Schritt gewesen. Also man muss ja sagen, man hat ja schon dieses Jahr so einiges schon mal ganz gut gemacht. Also aber geholfen hat es irgendwie nicht, oder? So wirklich geholfen hat es nicht. Nein, also da muss man aber auch mal ehrlicherweise dazu sagen, auch fürs nächste Jahr wird sich nicht auf einmal alles komplett ändern. Ich glaube, man muss irgendwie eine Strategie verfolgen. Wir wollen innerhalb der nächsten 5 Jahre wollen wir den Eurovision Song Contest gewinnen. Ich glaube, so muss man vorgehen, weil du musst ja auch erstmal die Strukturen aufbauen, die dafür nötig sind. Und ich glaube, da haben sie so ein bisschen schon mal angefangen. Sie war bei den Pre-Shows überall. Sie ist in Europa schon mal rumgereicht worden. Das kann man sicherlich auch nicht mit jedem Künstler so. Nee. Sie hat es aber, glaube ich, sehr souverän auch gemacht. Sie hat auch, glaube ich, sehr schwierige Fragen immer ganz charmant dann auch so wegmoderiert. Und ich glaube, da hat sich auch schon ein bisschen was geändert. Und wenn man darauf aufbaut und es noch ein bisschen weiter verfeinert, da haben sie dann, glaube ich, schon eine ganze Menge da auch gemacht. Aber das reicht halt nicht. Wenn man sich das Feld im Finale auch ansieht, dann waren dann auch wirklich auch sehr viel mehr Songs dabei mit Hallo und mit sehr viel mehr Aussagekraft. Und ich glaube, dass da muss man sich, also wie gesagt, man redet jetzt schlau. Ich glaube, wenn ich jetzt auch vor einem weißen Blatt Papier sitzen würde, so jetzt und mir ein Konzept ausdenken jetzt müsste. Mach mal ein Konzept und dann ist das, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Nur ich glaube tatsächlich, wenn man sich die Spielregeln von unser Song angeguckt hat, dann konnte man schon rauslesen, da haben wirklich sämtliche Intendanten mitgeredet und Fernsehräte und dies und das und so weiter. Und dann ist irgendwie so eine verquerte Geschichte irgendwie rausgekommen und hat nachher wahrscheinlich nur noch Geld für diese zwei Lieder gehabt, um das dann so einigermaßen, die ja dann auch eher so dritte Wahl waren bei den Komponisten. Und und ich glaube, dass das so eine Geschichte ist. Es gibt sicherlich diese Datenbanken, wo man jedes Jahr irgendwie hier, wenn jetzt die Iveta erzählt, dass ihr letztes Jahr Skeleton von Aserbaidschan von diesem Jahr irgendwie angeboten worden ist, dann weiß man auch, wie das irgendwie so insgesamt da irgendwie läuft und wie die ganzen Sender mit Kompositionen bombardiert werden. Ich glaube, dass wahrscheinlich das nicht eine Frage der Kreativität ist, dass sie keinen Song finden, sondern vielleicht immer auch eher eine Sache des Geldes. Also so würde ich das. Obwohl der NDR bzw. die ARD schon mehr Geld hat als andere Sender, die in der EBU sind. Also wir sind der größte Geldgeber auch für den Contest. Also ich glaube, da muss man halt sich mal überlegen, was will man sein, wo will man hin? Hm. Und das ist, glaube ich, etwas, was der NDR jetzt nach dem dritten Mal fast letzten Platz, jetzt nicht der letzte Platz geworden, aber der vorletzte, irgendwie sich überlegen muss, wie geht's weiter? Und ich glaube, da muss irgendwie neues kreatives Gehirn, also neues kreatives Denken rein. Ich hätte auch nichts dagegen, zum Beispiel zu sagen, ich weiß nicht, ob du das TV-Lab kennst vom ZDF. wo die Zuschauer dafür voten können, welche Produktion oder welche Serie, welche Show oder wie auch immer weiterproduziert wird. Mhm. Und vielleicht wäre es mal sinnvoll, eine Ausschreibung zu machen für Konzepte für einen Vorentscheid, den mehrere verschiedene Produktionsfirmen mal vorlegen. Und dann wird, dass wir den auswählen, ist eher unwahrscheinlich, aber dass sie sich mal neue Impulse geben lassen. Mhm. Und dass neue, innovative Vorentscheidkonzepte vielleicht mal eine Idee wären, die ja, so das ein bisschen voranbringen können, das so ein bisschen zu modernisieren. Hm. Also nicht zu versuchen, immer dieses, ich glaube halt auch, dass Martin schreibt eben auch, er möchte nämlich keine Castingshow mehr. Castingshow kann funktionieren, hatten wir ja. Aber ich glaube, wenn man das nicht vernünftig macht und kein vernünftiges Konzept dazu hat, dann funktioniert auch eine Castingshow nicht. Ja. Und ich glaube, so eine Ausschreibung vom NDR oder von der ARD für ein Konzept, weil ich glaube, Brainpool, auch so sehr ich Brainpool mag, ich glaube, auch Brainpool muss auf Dauer da mal rausgenommen werden und wie ein neuer Wind in diese Geschichte rein. Wenn wir jetzt mal die Bild- und Tonfabrik von Böhmermann nehmen zum Beispiel, das wäre auch mal eine interessante Geschichte, wenn die ein Musikformat entwickeln würden zum Beispiel. Oder andere innovative Produktionsfirmen, die eine andere Sicht auf die Zielgruppen haben, als das ist jetzt Brainpool, die seit vielen, vielen Jahren im Geschäft sind. Es haben. Also ich glaube, da kann man viel, viel machen. Also Didius findet diese Idee schon mal sehr gut. Er schreibt, diese Idee finde ich sehr gut. Einfach mal Konzepte einsenden lassen, würde ich unterstützen. Das ist, also ich denke mal, ich glaube, vielleicht ist es auch so, dieses Casting-Konzept, mir geht es ja immer so, wenn ich dann Samstagabend mal so reinschalte, schon wieder DSDS und auch Voice geht ja jetzt auch wieder los. Ich finde es auch tot. Ich finde dieses gespielte, du bist ja, also sowas wie dich habe ich noch nie hier gesehen. Und so unter dem Motto, und dann gewinnen sie nachher und dann dürfen sie nochmal bei Schlag den Raab irgendwie oder Schlag den Star irgendwie antreten und dann hörst du nie wieder mehr was von ihnen. Genau. Eine Castingshow lebt ja auch davon, so wie man es ja damals mit Roman Lob gemacht hat, dass dann Thomas D. sich dann weiter um ihn kümmert. Das hat er ja dann auch getan. Und der ist jetzt dann, ich glaube, der spielt auch Musical unter anderem jetzt, der Roman Lob irgendwie und dafür. Also dafür macht man es ja auch, dass man auch für die Zukunft auch wirklich Künstler hat, dass da vielleicht mal in einem Jahrgang auch mal eine faule Traube irgendwie bei drunter ist, wo man sagt, ja gut, der kann da nicht gut mitspielen in diesem Business irgendwie, das kommt auch vor, aber es ist vielleicht auch tatsächlich, ich würde mal sagen, dass das ist halt auch so eine Geschichte, da müssen wir wirklich irgendwie, vielleicht müssen wir Deutschen alle da uns da mal dran beteiligen. Naja, und das naja aber KW Music MC schreibt gerade, ich finde, Musik gehört erstmal ins Radio. Das Problem ist, in Formatradio solche Lieder reinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Da werden Songs geprüft nach Nervigkeit. Das heißt, es geben Probanden, hören sich Songs bestimmten Sekundenzahl an und müssen da Noten vergeben. Das heißt auch, dass, wenn diese Noten vergeben werden, dass einige Songs, die wir vielleicht persönlich gut finden würden, aus der Radio-Playlist rausfallen und wir sie nie zu hören bekommen. Das heißt, das ist auch schon ein Problem, was auch die ARD eigentlich nicht hätte, weil sie, gut, sie machten teilweise Formatradios, nicht jeder Sender ist jetzt ein Formatradio, aber diese Jungpop-Wellen sind alle Formatradios, die eine bestimmte Zielgruppe haben. Und da wird halt versucht, ein Musikschema zu bekommen, das nicht nervt, wenn man Radio nebenbei anhat. Und das ist eben das, was genau dieses Problem ist. Dass Songs, zum Beispiel würde auch Portugal niemals, ich gehe da hundertprozentige Wetten ein, niemals im deutschen Radio vielleicht einmal, aber ansonsten in den Airplay-Charts nicht vorhanden sein wird. Das ist einfach so. Ja, wobei von wegen mit der Nervigkeit, also dann scheinen ja diese Tests nicht gut zu funktionieren. Also ich finde, gerade beim Formatradio, also hier auch im norddeutschen Raum irgendwie, das nervt eigentlich nur. Und du weißt gar nicht, wo du noch hinschalten sollst, weil immer ganz bestimmte Lieder immer und immer wieder gespielt werden. Also da kann ja auch irgendwas nicht so ganz stimmen. Ne? Das ist halt dann auch so. Das ist das System. Ich kenne das ja selber. Ich habe selber ja viele Jahre Radio Radio gemacht. Allerdings bei einem Bürgerradio, muss man dazu sagen, wo die Musik nicht eine geminderte Rolle spielt, sondern sich die Ausrichtung, wie man Musik gestalten möchte oder wie man Musik ins Radio bekommen möchte, anders ist, als es das bei einem Formatradio ist. Und Formatradio haben ein Problem, dass sie überall gleich klingen. Das ist den Radiomachern auch langsam bewusst. Das ist auch so ein kleiner Trend, der gerade dazu geht, dass sich das ein bisschen verändert. Dass Radios wieder individuell sein wollen und nicht mehr gleich klingen wollen. Aber das dauert noch ein paar Jahre, glaube ich. Ich glaube, wenn sich das noch mehr durchsetzt, vor allem mit den Streaming-Portalen, was ja sehr, sehr, sehr, sehr, sehr beliebt jetzt auch schon ist, auch bei Jugendlichen, dass das Radio wieder modern werden, nicht modern, aber ein Radio eine Besonderheit hat. Und zwar sind das wir, was wir hier gerade machen. Das Diskutieren, das Aufwerten von Radioprogrammen, das können wir. Das kann ein Streamingdienst nicht. Und ich glaube, die Radiosender müssen davon generell von weg zu sagen, wir wollen einheitlich klingen, wir müssen unterschiedlich klingen. Mhm. Und das auch mit guten Moderationen. Und das ist auch etwas, was glaube ich, denn bei der ARD eigentlich eine Sache sein sollte, die man anstreben muss. Das hat man jetzt auch gut gemacht mit Deutschlandfunk und so weiter, dass man jetzt umgebaut hat und so. Also da gibt's schon. Naja, und dann kommt ja auch dazu, vielleicht darf man dann eben halt auch nicht den Song so aussuchen unter dem Motto, das war ja auch mal so in den letzten 2-3 Jahren immer mal so das Kriterium beim Bewerten von ESC-Songs. Ja, könnte auch im Radio laufen. Und wahrscheinlich ist das jetzt gerade der entgegengesetzte Trend. Es muss auch ein bisschen reiben. Es muss vielleicht sowas wie Rumänien sein, die dann jodeln oder so. Das würde wahrscheinlich nicht auf NDR2 laufen, aber es macht halt für die Unterhaltung beim ESC macht es dann sehr viel aus. Jetzt wollen wir da jetzt nicht auch noch als Deutsche da jetzt mit einem Jodelsong irgendwie kommen. Aber ich sag mal so, in diese Richtung muss es gehen. Besser ist es vielleicht eher, dass ein Song polarisiert, als dass er irgendwie für alle, ach ja, läuft, versendet sich so und hört sich irgendwie ganz gut an. Und das ist natürlich dann da muss, glaube ich, noch ein bisschen. Ich denke mal, die Diskussionen beim NDR werden jetzt, glaube ich, in den nächsten 1-2 Monaten sehr interessant werden. Mhm, weil, das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass man da jetzt, es wird ja dann auch gerne in diversen Foren und ja, und Herr Schreiber muss auch. Schreiber muss gehen. Weg und so. Und es gibt auch, es gibt sogar übrigens eine Petition jetzt. Also, oh ja, also genau. davon halte ich jetzt auch nichts. Aber ich glaube, er selber muss, also wenn ich er wäre, ich setze mich mal in seine Lage, ich glaube, er muss selber sich mal überlegen, wie man das auf Dauer gestalten möchte und wie er seine Rolle darin sieht. Ich glaube, dass er, wenn er sich ein bisschen zurücknimmt und da eine Produktionsfirma findet, wirklich die mal was anderes versucht, als das, was jetzt derzeit Brainpool macht, glaube ich, kann man da sehr, sehr gute Konzepte herauskriegen. Also das glaube ich. Und das ist etwas, was, glaube ich, ein Weg sein muss oder ein Weg sein kann, der so ansonsten schwierig ist. Eigentlich kann die ARD Sendungen machen. Sie weiß, wie das funktioniert, sie weiß auch, wie Konzepte funktionieren, wie man sowas machen muss, auch selbst. Aber sie trauen sich da nicht mehr ran und das ist halt naja, etwas, gut, ich sag mal so, es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen sich gegenseitig bewirken. Also in den letzten 3 Jahren sind die Künstler fast immer auf den letzten Platz gelandet. Wenn du da natürlich jetzt irgendwelche Künstler anfragst, wollt ihr da nicht mal mitmachen, dann ist denen das natürlich irgendwie auch zu heiß. Dann haben sie natürlich mit Xavier Naidoo so ein bisschen in die Toilette gegriffen. Das hat natürlich auch viele potenzielle Künstler da irgendwie halt auch so abgeschreckt. Und insofern ist das natürlich dann auch so ein bisschen schwierig, da jetzt auch Plattenfirmen, Künstler, Verantwortliche in der ARD irgendwie halt davon zu überzeugen. Wenn das Ganze im ZDF wäre, hätte man nicht auf 10 oder 12 Fernsehräte, die man da irgendwie überzeugen müsse oder Intendanten. Und insofern ist das halt, ja, aber es ist dann auch, wie es ist. Und ich schätze mal, wichtig wäre es jetzt eher langfristig zu sehen. Denn genau. Ich glaube auch nicht, dass wir auch nächstes Jahr irgendwie gewinnen werden, sondern da muss man irgendwie gucken, wie kann man, ich habe scherzhaft gestern gesagt, jetzt müssten wir irgendwie nur noch 24 Jahre warten, dann sind wir auf Platz 1. Aber ich glaube, so lange möchte ich nicht warten, weil ich möchte natürlich auch noch mal vielleicht vor Ort in der Halle auch noch mal einen Sieg von Deutschland erleben. Und das werde ich wahrscheinlich in 24, 25 Jahren, werde ich es vielleicht dann auch, werde ich vielleicht nicht mehr transportfähig sein. Ja, doch, das wahrscheinlich schon, aber es ist halt dann so, Stehplatz ist dann so ein bisschen schwierig. So. Ja, nächstes Jahr geht es ja dann nach Portugal. Hast du dir da schon irgendwie überlegt, ob du da vielleicht auch hin willst? Schwierig, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, wie es jobtechnisch bei mir gerade weitergeht. Von daher müssen wir mal gucken. Also es ist, wenn es wäre das jetzt näher, also drum Deutschland herum, hätte ich mir gesagt, gut, okay, wenn es Italien gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch noch gemacht. Aber Portugal ist dann doch ein Stückchen weiter weg, als dass man das machen würde. Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel das in Niederlande oder in Dänemark oder wo auch immer hätte stattgefunden, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Aber ich glaube, Portugal ist dann doch ein bisschen, auch wenn das Land total schön ist und das Wetter wahrscheinlich auch extrem mega gut ist. Aber wir werden da beide noch mal zusammen hinfahren. Das ja, auf alle Fälle irgendwie, ja, das, ja klar. Das muss man auch mal erleben. Von ein paar Leuten habe ich schon gehört, die jetzt schon in der letzten Woche Lissabon und Turin schon mal in zwei verschiedenen möglichen Zeiträumen auch Hotels gebucht haben. So ist es bei mir noch nicht. Meistens warte ich ja immer so ein bisschen ab, bis dann die Stadt und genau das Datum irgendwie auch bekannt gegeben werden. Das Datum ist komischerweise noch nicht bekannt, sonst wird es ja meistens bei der EBU-Pressekonferenz während der zweiten Probenwoche dann immer schon bekannt gegeben werden. Aber da dieser Termin eigentlich in den letzten Jahren immer noch mal wieder umgestoßen wurde, hat man sich da wahrscheinlich dieses Jahr nicht so aus dem Fenster gehängt und wollte wahrscheinlich dann erstmal den Gewinnersender da jetzt erstmal fragen, wann sie das denn gerne machen wollten. Ich glaube, das erste Mai-Wochenende ist irgendwie Champions League-Finale. Da wird es dann wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Aber wahrscheinlich das zweite oder dritte Mai-Wochenende. Wahrscheinlich ähnlich wie dieses Jahr, oder? Ich schätze mal auch. Also auf jeden Fall wird es warm, es wird dann nicht regnen. Man hat schönes Essen. Ich war das letzte Mal im Jahr 2000 mal in so einer Tagestour in Lissabon, wo es wahrscheinlich auch stattfinden wird, weil gerade in den kleinen Ländern, da sind ja nicht, ja, so viele, gibt's ja nicht so viele große Städte, ja. Aktivitäten. Und insofern, insofern werde ich mal gucken. Dieses Jahr habe ich ja. Also man könnte spekulieren, also der 12., 13. Mai nächstes Jahr wäre denkbar, oder der 19., 20. Mai. Also das wäre, glaube ich, realistisch. Also ähnlich wie dieses Jahr, ob eine Woche später oder eine Woche früher. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison werden wir auch wieder Podcast machen. Durch Studio Link kann man ja dann sogar auch von Lissabon aus irgendwie miteinander sich verknoten, ja, und dann tun, weiterhin da dazu bereden. Und wir werden mal schauen. Das wird, glaube ich, eine schöne Geschichte. Ja, dann sind wir ja eigentlich auch schon fast am Ende, ne? Ja. Also wir müssen dazu sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Genau. Wir werden wahrscheinlich bis September, Oktober unsere Podcast-Aktivität ein bisschen einstellen, weil so viel wird jetzt nicht passieren, dass wir, außer das Vorentscheid oder irgendwas anderes passiert, wird bekannt gegeben, aber das glaube ich nicht. Von daher werden wir uns erst im September oder Oktober wieder hören. Deswegen danken wir euch, die alle gerade im Chat sind und auch die uns zahlreich zuhören. Und wir hören uns dann, glaube ich, im September, Oktober, wie auch immer, das weiß ich nicht, wieder. Wir werden mal gucken, wie die Nachrichtenlage ist, als das in Schweden sein sollte. Da wurde Stockholm schon so im Juli genannt. Also oft ist es so, dass man eigentlich die neue Saison abwartet, die ja am 1. September startet. Von da an können ja auch alle Lieder, die dann veröffentlicht werden, theoretisch auch beim ESC teilnehmen. Und wahrscheinlich wird es sich eher darauf hinauslaufen. Am 3. Oktober in diesem Jahr haben wir dann ja auch sozusagen schon unser Einjähriges für unseren Podcast. Ja. Und Ich muss mal sagen, erstmal vielen Dank, Dennis, dass wir hier so einen tollen Podcast gemacht haben. Fast ein Jahr, ja, fast ja. Über ein halbes Jahr. Mhm. Also auch sehr regelmäßig. Wir haben dann manchmal ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber dann haben wir es dann einfach eine Woche später gemacht. Und ja, genau. Wir haben eigentlich immer gut zu tun. Und vor allen Dingen ist ja ganz witzig, wir haben irgendwie erst angefangen mit Skype. Und dann hat uns der Christoph vom ESC-Schnack ja dann den Tipp gegeben hier mit Ultraschall, genau. Mit dieser Aufnahmesoftware und mit Studio Link, dass man sich da ganz leicht irgendwie halt verknoten kann. Und das lief irgendwie wirklich sehr klasse. Also ich bin auch begeistert. Ich habe mich da jetzt auch etwas länger da hier reingefummelt. Ja, Sascha musste sich mit Technik auseinandersetzen. was ich sonst im Radiostudio immer selber mache. Genau. Musste er sich ein bisschen reinfuchsen, aber er kann das ganz gut. Er schneidet auch die ganze Sendung. Ich habe mich da so ein bisschen jetzt rausgehalten, aber er macht das super. Und er ist auch für die ganze Website zuständig. Er hat alles Mögliche gemacht. Er hat uns bei diesen ganzen Plattformen angemeldet. Also Sascha macht hier einiges. Das wisst ihr alles gar nicht. Sascha macht hier sehr, sehr viel. Und ich bin eigentlich nur das Beiwerk, was irgendwie mal ab und zu mal ein bisschen spricht. Naja, du hast den Hut bei der Radiosendung auf und technisch mache ich das dann hier so beim Green Room. Aber wir ergänzen uns ja immer sehr gut. Das ist ja dann irgendwie immer ganz, ganz, ganz nett. Ne? Ja, dann würde ich mal sagen, wir beschließen diese Saison und sind mal sehr gespannt, wie es mit Deutschland weitergeht und vor allen Dingen, wie es jetzt mit Portugal läuft. Und dann wie kann man sagen, make the music great again. Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort, genau. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Sommer und wir hören uns auf jeden Fall im September, Oktober. Wir werden das dann auch in den entsprechenden Kanälen auch rechtzeitig bekannt geben, dass ihr vielleicht auch wieder live dabei sein könnt. Und dann sage ich mal tschüss und noch einen schönen Sonntag und dann, oder eine schöne Woche, wie auch immer, wo ihr uns dann hört. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.